Peter Wanderer, willkommen zur 54. Episode des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Ryan stolz wäre. Und neuerdings auch CK. Heute mit 54. Ausgabe. Christophorus. Und Greifenklau. Ja, ging. So. Wir kommen heute zum zweiten Teil von RPG A Day, welche wir vor drei Folgen mit Glorian angefangen haben, ja. Die ersten 15 Fragen. Das zweite Fragenpaket ist für dich. RPG A Day 2015, ja, die Aktion haben wir letztes Mal schon erklärt, nochmal ganz kurz. In der englischen Logosphäre gab es schon letztes Jahr die Aktion, dass er jeden Tag eine Frage stellt, die halt Blogger und Twitterer und Googler beantworten können. Ja, ich habe mir da auch mitgemacht mit relativ langen Artikeln, also versucht das schön auszuarbeiten. Und ja, mit Florian zusammen sind wir auch nochmal durch die Fragen, durch die ersten 15 Fragen durchgegangen und jetzt wollen wir uns mal die zweite Hälfte vornehmen, zusammen mit dir. Ja, prima. Ich bin ja auch völlig unvorbereitet. Die 16. Frage, ja, das ist das Gute an Fragen, dass man sie alle fast alle relativ spontan beantworten kann. Hurra. Tag 16, deine längste Sitzung. Ja, am Stück. Am Stück. Am Stück. Kann ich gar nicht so genau sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, was. Also 6-7 Stunden sind ja eigentlich komplett normal. Ich glaube, mich aber mal zu erinnern, dass wir in Haus Wetterstein, als wir einen Wetterstein-Treff hatten, ja, dass wir mal bis in die Morgenstunden gespielt hatten. Stimmt, wir haben ja teilweise vor Ort übernachtet, ne? Ja, wir hatten noch übernachtet und das war, bin ich der Meinung, ein D&D 3.5 Abenteuer, das wir unter anderem mit Gordon gespielt hatten. Mhm. Dass wir relativ, an dem haben wir ziemlich lang gesessen. Aber ich weiß leider nicht mehr, was wir da als explizit für ein Abenteuer hatten. Also ich bin drauf gekommen, dass die längsten Sitzungen müssten eigentlich während meiner Studentenzeiten gewesen sein. Da muss dann teilweise echt schon mittags getroffen und die waren dann so ungefähr am nächsten Mittag wieder zu Ende. Also ja, dass man dann halt morgens mit der Straßenbahn, wenn wir der, ich habe in Magdeburg studiert, die hatten auch einen exzellenten Nachtbusverkehr. Da kam man auch nachts wieder um 3 zurück. Oft hat man auf die Straßenbahn gewartet, das waren so 5, 6 Uhr, dass man dann erst wieder zurückgefahren ist. Ja, und dementsprechend waren das doch teilweise lange Sitzungen. Ja, Respekt. Andere saufen Nächte dann durch und andere spielen auch Spiele Nächte lang durch. Richtig, man muss halt nur wissen, was für Vorlesungen am nächsten Tag sind. Das Wichtigste waren immer nicht die Vorlesungen, sondern die Übungen zu den Vorlesungen. Ja, so ein richtiger, ähnlich lange Holzbinde. Also ich glaube, das waren so 9 oder 10 Stunden, wenn ich nicht. Ja. Also ich habe irgendwann in der Nacht halt dann aufgehört. Aber so den ganzen Morgen noch durch, nee, da kann ich nicht. Grundsätzlich, zweite Idee war noch, wir haben einmal zu Schulzeiten, hatten wir so eine, hatte einer der Mitspieler so eine Fischerhütte auf dem Dorf, also ein Teich, und zwar nicht im Dorf, sondern halt auch noch vom Dorf abseits gelegen, mit so einer Hütte, so ein riesen Zuchtteich für Fische. Weiß nicht, ob du sowas kennst, aber. Ja, ja. Jedenfalls haben wir dann da uns in der Hütte getroffen und ordentlich gezockt und ich glaube, zwischendurch war auch jeder einmal die Fische füttern. Ja, in Wobeck gibt es sowas, das nur am Rande. Also ich kann mich auch noch an unsere ganz alten Sitzungen erinnern, am sogenannten Punkt X damals. Treffpunkt X. Treffpunkt X, genau. Aber das war auch nie wirklich. Hey, die waren ja nicht so lange auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, da kannte ich mich, also das ist jetzt irgendwie stundenlang bis in die frühen Morgenstunden oder die späten Morgenstunden vielmehr. Nee, sowas hatte ich jetzt persönlich, glaube ich, nicht. Gut, ja, ich denke mal ausreichend beantwortet. Genau, die abschließende Frage vom letzten Frageblock war übrigens die längste Kampagne. Da würde ich bei dir auch nochmal nachhaken. Ja. Was war es da? Das muss die Avernum-Kampagne sein. Die Avernum-Kampagne, das war eine selbstgestrickte Kampagne eines Spielleiters, an der du auch teilgenommen hast. Richtig, steht auf jeden Fall in meinem Blog auch mit auf, als eine der Kandidaten auf die längste Kampagne. Das ist halt immer so schwer zu sagen, weil neben der zeitlichen Länge kommt es ja auch auf die Spielfrequenz an. Richtig, genau. Und so weiter. Also so ganz genau konnte ich das nicht mal einschätzen, wo es wirklich am längsten. Aber also es ging über mehrere Jahre, das definitiv. Ja, also das ist ja auch mittlerweile auch keine wirklich allzu große Seltenheit mehr. Ja, aber es gab ja mal eine Phase, da haben wir ja relativ häufig auch gespielt. Ja. Das war bestimmt 1-2 Mal im Monat. Das ist ja schon fast häufig. Ja, also ich spiele deutlich häufiger, aber meistens immer unterschiedliche Sachen. Also ja, das von daher, das ist richtig. Die Häufigkeit ist schon häufig, auch für mich. Oder einmal im Monat regelmäßig ist schon eine gute Frequenz für mich. Aber natürlich spiele ich 5, 6, 8, 10 Mal. Klar. Also da geht es mir ja nicht anders. Also ich spiele zwar auch regelmäßig Pathfinder, aber auch verschiedene Abenteuerpfade mit verschiedenen Gruppen. Aber die Erwärmekampagne, die hat sich, glaube ich, in Summe, mindestens fünf Jahre, es ging irgendwo mal auf Vetterstein los. Ja. Genau, das müsste. Das war auf jeden Fall lange, ja. Genau, auch was du sagst zu den jahrelangen Kampagnen, da geht jetzt der Trend zu. Ich finde es fast genau umgekehrt. Auch früher hat man lange Kampagnen gemacht. Ja, aber heute zieht sich das natürlich noch mehr. Ja, das meine ich ja. Also früher die Kampagnen, da hat man sich ja noch öfter getroffen, also noch zu klassischen Schulzeiten oder Studienzeiten. Deswegen, das hatte ich glaube ich schon beim letzten Podcast gesagt, ich schätze heutzutage eigentlich mehr lieber ein Abenteuer oder eine Sandbox, ein Schauplatz oder ein paar One-Shots hintereinander. Bei mir muss es dann auch nicht mehr zwingend sein und dann gerne mal was Neues ausprobieren. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Gut. Ja, Frage 17. Nach deinem Lieblings-Fantasy-Rollenspiel. Ja. Das kannst du wahrscheinlich nach der Slavenischen Gruppe. Ja, also DSA hast du mir ja ausgetrieben. Erfolgreich. Während der Hinfahrt. auch sämtlichen anderen Mitfahrern. den insbesondere, ja. Ja, gut, ich glaube, vorher zum Glück alle keine DSA gespielt, aber ich glaube, selbst die fangen jetzt auch nicht mit an, schätze ich. Nee, aber ich glaube, selbst der Wolfgang als passionierter DSA-Spieler, der musste das, glaube ich, selbst noch in den Schlaf weinen. Ich habe ihn aber mit Respekt gehabt. Ihn ja, das System nicht. also, sehr schön zusammengefasst. Mein liebstes Fantasy-Setting. Ja, also ich habe ja, also meine Rollenspielkarriere ist ja nicht so erfolgreich jetzt wie deine, also ich hatte ja auch mal eine lange Pause zwischendrin. Aber nichtsdestotrotz hat mich am meisten nachhaltig das Earthdawn-Setting beeindruckt. Auch heute noch. Ja. Aufgrund der doch sehr des düsteren High-Fantasy-Settings, nenne ich es mal. Fand ich immer super. Also ansonsten bin ich ja eigentlich eher Low-Fantasy-Fan. Ja. Von daher finde ich auch das Warhammer-Setting, Dark Fantasy, Gothic Fantasy, bezeichne ich also als mein Lieblingsgenre dann, wenn in der Hinsicht, aber als da findest du das System jetzt nicht so gut, das Dreier? Nö, doch, das schon, nur leider war Warhammer so nie auf meiner Liste. Okay, quasi noch zu frisch. Ja, bist du genau, also Warhammer habe ich ja wirklich effektiv jetzt angefangen, erst mit der Runde von Glorian. Ja. Ich eingestiegen bin. Also von daher, das gefällt mir halt schon sehr gut. Und ich muss mich natürlich selber fragen, warum ist mir Warhammer, also klar war mir Warhammer schon so vom Setting und vom Namen her ein Begriff. Ja, das heißt auch, ich bin mit dem Tabletop verbunden und mit ganz vielen Miniaturen und richtig, Kosten. Genau, also Warhammer Fantasy kannte ich auch von den und Computerspielen her. Ganz ehrlich gesagt, Warhammer Fantasy 1 und 2, finde zumindest ich, ist ein sehr klassisches, aber eben auch ein sehr langweiliges System. Hört vielleicht nicht jeder gern. Gerade die jetzt der zweiten Edition nachweisen. Regeltechnisch finde ich erst die dritte interessant. Ja, das sagen viele, ja. Das stimmt. Ja. Und dann auch, glaube ich, selbst. Richtig, aber viele sagen halt auch, wir heulen halt der zweiten nach, aber das ist nichts anderes als halt ein 80er-Jahre-Rollenspiel, das immer noch ein 80er-Jahre-Rollenspiel ist und quasi nichts kann. Außer noch eine Parade, wie DSA fast hat. So, jetzt habe ich auch genug da reingequatscht. Jetzt gibt es Leserbriefe, Omas wahrscheinlich. Ja, zur Ehrenrettung von DSA, ja, muss ich jetzt allerdings auch noch dazu sagen. Ja, bitte. Ja. Hat mir auch das erdigere Setting von DSA halt auch sehr gefallen. Also die Nähe zur Resistance. Ja. die französische Resistance hat damit nichts zu tun. Zur Renaissance, genau. Also das hat mir eigentlich auch immer gefallen. Aber auch so der DSA-Freak war ich nie. Also mir DSA, ich mag. Also du meinst wahrscheinlich Aventurien. Ja. Nach dem Setting wird ja noch gefragt, von daher lasse ich das mal offen. Aber ja noch Aventurien finde ich im Vergleich zum System DSA jetzt gar nicht so schlecht. Persönlich wäre das nichts für mich, weil der Detailgrad für mich zu hoch ist, aber das kann ich als Alleinstellungsmerkmal sozusagen oder eine positive Sache an DSA durchaus verstehen, dass man das gut findet. Und wenn ich so lape, ist das ja durchaus manchmal interessant, halt so Sachen nachzulesen, wie ist denn eigentlich das Wappenschild von dem und dem Ritter oder wie viele Erdbeerbauern leben in der Provinz etc. etc. Und sowas findet man da ja alles. Ja. Zahlreiche Details und damit kann man, lässt sich natürlich viel ausschmücken, wenn das halt denn noch jemand anders kennt oder halt wiedererkennt, sind das interessante Effekte. Aber das brauche ich halt im Rollenspiel halt sehr selten. Bis gar nicht. Ja. Bis naja, gar zumal es, ja, es zerfasert ja auch irgendwann. Es zerfasert in Details, ja. Ja, genau. Und das macht es natürlich dann auch nicht wirklich schwer. Also jetzt in DSA einzusteigen, also um jetzt mal kurz den Bogen nochmal zu überspannen, mit meiner DSA-Runde, die ich hatte, das sind schon klar Cracks, ne? Die haben also auch da ihre zig hunderte Bücher dann da angeschleppt. Aber das hat mich dann persönlich, wenn die ihre Taschen ausgepackt haben, habe ich immer gedacht, ach du Scheiße. Ja. Wer soll denn sich da bitte überall einlesen? Also als Neuling, jetzt sage ich mal, wenn man jetzt als Neuling mit DSA anfängt, würde ich mir über die Kugel geben oder ein anderes System anfangen. Ja, gut. Ich meine, bei Pathfinder kann man auch viele Bücher mitschleppen, man kann aber auch viele Bücher verzichten, sozusagen, wie man das halt haben möchte. Ja, aber da ist ja so dieses Meta-Wissen. Also ist ja bei DSA deutlich ausgeprägter, ist meine Empfindung zumindest, als jetzt bei Pathfinder. Also alles, was metatechnisch drumherum aufgebaut wird. Ja, gut, klar. Das auf jeden Fall. Ja, okay. Was habe ich denn als Lieblings-Fantasy-Rollenspiel? Und zwar das DCC-RPG. Davon bin ich immer auch total fasziniert und eigentlich sehr, sehr schade, dass das nicht auf Deutsch kommt. Wäre eigentlich ein cooles Ding. Ja, aufgrund mir gefällt es, also ich habe mich jetzt bei den Fragen halt wirklich am Regelsystem orientiert, also nicht am Setting, das gefällt mir auch gut, aber mir gefällt daran halt insbesondere, dass es das für mich das einzige Rollenspiel ist, das halt Sword and Sorcery auch regeltechnisch gut umsetzt. Okay. Das macht zum Beispiel damit Tashion of the Flame Princess ist halt auch sehr Sword and Sorcery mäßig, aber, und das sind auch die Regeln, finde ich auch sehr cool, das ist aber halt eine Fortentwicklung von D&D, während hingegen DCC das sozusagen nicht fortentwickelt, sondern anders entwickelt, und zwar halt mehr in Richtung Sword and Sorcery und von High Fantasy wegentwickelt, und halt dieses Sword and Sorcery sich auch und gerade in den Regeln wiederfindet halt. Da gibt es halt das schöne Bild von dem Magier, der halt nicht damit endet, dass er halt ein Erzmagier der 25. Stufe ist, sondern der halt, weil er sich selber ausbrennt mit seiner Magie, ja, als Zwischenstufe halt auch der Erzmagier ist, aber irgendwann halt der total zerfallene, mutierte Typ, der vielleicht auch geisteskrank ist, und das kommt in so einem Bild so wunderbar schön, ja, rüber. Du hast halt mit dem Krieger die Mighty Deeds of Arms, also es wird angeregt, dass der irgendwelche Aktionen machen kann und irgendwelche Monster halt über die Brüstung werfen kann oder ja, denen in die Eier treten kann oder sonst irgendwas, und das halt auch regeltechnisch abgebildet. Ja. Die Priester, die halt die Götter anrufen und der Gott halt irgendwann ärgerlich wird, wenn er zu oft angerufen wird. Ja. Das sind halt so wunderschöne und in Regeln gegossene Sachen. Und halt auch sehr schön die Vensche Magie ist weiterhin, also das, was man klassisch als Fire and Forget bezeichnet, wurde auch aufgegriffen, aber anders interpretiert. Und das haben sie einfach ganz, ganz toll gemacht. Ja. Aber es ist mal interessant, dann auch so zu hören, denn ich unterscheide, also ich nehme Regelwerke so hin, wie sie sind. Ja. Mich interessiert eigentlich dann tatsächlich hauptsächlich das Setting. Also wenn mich das Setting reizt, ja, reizt mich auch das Rollenspiel. Die meisten, also nehmen wir Pathfinder, nehmen wir DCC, nehmen wir Dungeon Slayers, haben ja einen Unterschied zwischen Setting, also es gibt Setting-Bücher und im Grundregelwerk ist halt eigentlich gar nicht viel vom Setting drin. Ja, auch Splittermond, also deswegen habe ich das schon, weil halt später die Frage nach dem Setting kommt, habe ich das schon so unterschieden. Wobei auch das Setting von DCC mir grundsätzlich gefällt, wobei das ja gar nicht so genau ausdefiniert ist, weil es ja eigentlich noch die Welt vom DCC 3 und 4 ist, also wo das noch auf D&D 3 und 4 funktioniert hat, die halt noch gar nicht so High-Fantasy-mäßig war. Noch gar nicht so Sword and Sorcery mäßig war. Die hat sich im Prinzip nicht geändert, aber halt, sie haben halt schon das Feeling dafür verändert. Ja, genau. Das ist halt, Aber es gibt auch noch kein Weltenbuch, insofern. Ja, ansonsten, genau, Regel. Wenn ich hier schon die Wahl habe, was als mein Lieblingsrollenspiel, dann hat das auch vernünftig Regeln zu haben, bitte. Ja, wir sind auch weiter bei den Lieblingsrollenspielen, nämlich Tag 18 ist das Lieblings-Science-Fiction-Rollenspiel. Ja, soll ich anfangen? Ja, bitte. Dann kann ich mir noch eine Inspiration. Ich habe mir tatsächlich Star Wars am Rande des Imperiums ausgesucht. Ja, wie ich vorhin schon verriet, Warhammer 3 gefällt mir eigentlich sehr gut, aber ich sehe halt auch ein, warum das halt nur wenige Spielertypen, Klammer auf, wie zum Beispiel mich, Klammer zu, anspricht. Die Klammer zu. Ja. ja, und Star Wars ist jetzt deutlicher wieder in Richtung Mitte der Rollenspiel Szene gerückt, dass das quasi wieder für jeden interessant ist. Also, oder für viele Spielertypen interessant ist. Es auch deutlich schneller geht und keine Karten mehr hat, keine auf die Tokens verzichtet. Insgesamt ist die Mechanik sehr eigentlich noch klassisch auf der einen Seite. Andererseits durch diese Würfel, die sogenannten narrativen Würfel, auch elegant. Und ja, ich höre die Leute schon aufschreien, es dauert viel zu lange, sie abzulesen. Du warst selber dabei. Heute habe ich den Beweis. Ich habe mit 3 8-jährigen Kindern gespielt, ja, die beim zweiten Mal würfeln raus hatten, wie ihr Ergebnis ist. Und das selbstständig und nach 5 Sekunden gesagt haben. War noch nicht mal 5 Sekunden. Da war sogar selbst ich total weggeflasht und erstaunt. Weil ich glaube auch noch. Dritte, vierte Klasse ist das. Dass die Mädels auch älter waren, aber okay. Ja, lass sie 10 Jahre alt. Ist egal, aber ja, es ist richtig. Also die haben, ja. Ja, ne? Da war unten die Erklärung draufgedruckt, was bedeutet was. Ich habe das kurz erklärt gehabt. Zweite Probe, ich wollte noch helfen, wie das ausgewertet wird. Naja, hat sie schon gleich gesagt, habe einen Erfolg und einen, ja, Nachteil oder sowas. Also das hat mich selber erstaunt, und weil es ging auch total schnell. Ja, und das mag ich so, dass man halt gleichzeitig Erfolg haben kann, aber einen Nachteil in Kauf nimmt. Das bisschen erzählerische Freiheit, aber die halt gleichzeitig nicht völlig willkürlich ist, sondern halt durch das Würfelsystem ja sozusagen gedeckelt ist. Ja. Das finde ich eigentlich gut. Hat mir gut gefallen. Ja. Ja, auch die Neuauflage natürlich von Rebellion, also Age of Rebellion, Zeitalter der Rebellion. Auch eine coole Basisbox. Vielleicht ist das am Rand des Imperiums Setting ein bisschen besser geeignet noch, weil man da mehr mitmachen kann, glaube ich, als in so einem Military SF Setting. Aber ja, grundsätzlich finde ich beide recht cool. Ja. Und ich denke, da kann man total auch hin und her tauschen. Ja. Hast du eigentlich Star Slayers mitgespielt? Oh nee. Ja. Doch. Ich hab's gespielt, aber jetzt nicht unter Christian Kennig, sondern unter einem anderen Spielleiter an dem ja. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, was jetzt kommt. Ja. Beim Lieblings-Science-Fiction. Ja, also dafür, dass ja jetzt noch die Raumkampfregeln, die sind ja aktuell noch nicht freigegeben oder verfügbar. Genau, die wurden ja bei Christian ausprobiert. Der hatte ja quasi die Beta-Regeln dabei und hat das an der Spielrunde ja präsentiert. Also von daher kann ich da jetzt noch kein abschließendes Urteil bilden, einfach weil ich ja noch kein Gesamtbild von dem ganzen System habe. Von daher, so viele Science-Fiction-Rollenspiele habe ich ja auch nicht gespielt, auch nicht in der Vergangenheit. Mir ist natürlich jetzt am meisten kleben geblieben Shadowrun. Ja, klar, das wäre Science-Fiction. Also also ich habe es gemessen daran am häufigsten gespielt. Mich hat es aber auch schon damals gestört, dass man ja auch theoretisch einen Atomschlag runterwürfeln konnte. Schadenstechnisch. das ganze Cyberpunk-Setting, Blade Runner-Feeling hat mich... Das ist mit Cyberpunk 2020, das hat noch zum... Ja, das hat mir auch mal gespielt. Ja, genauso wie Vampires in Chrome. Das ist ein Untersetting von... Richtig, aber da ich ja damals... ein großer Vampire-Maskerade-Fan war. Habe ich jetzt auch vermiest? Nein. Sehr schön. Ich habe selber schlechte Erinnerungen gehabt. Hat geklappt. Rückblickend betrachtet, natürlich. Ja. Durch deinen flüsternden Einfluss wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, so viele Science-Fiction-Settings hatte ich jetzt nicht. Also es gibt ja viele, viele Settings, Space... 1889? Achso, Quatsch. Nein, Space Gothic zum Beispiel. Es gibt ja etliche... Entschuldigung, ich war gerade... Ja. habe ich ja so nie gespielt, wirklich. Also ich habe noch nicht in die Regelwerke geworfen, aber es hat sich leider nie ergeben, das mal tatsächlich zu spielen. Also von daher kann ich wirklich nur Shadowrun jetzt ein... Oder Star Slayers... wenn ich das jetzt mal nehme, die Beta-Regeln gemessen am DS-Regelwerk, kann ich mich wahrscheinlich mit anfreunden. Ja. Muss man jetzt natürlich erstmal abwarten. Also das Regelsystem als solches ist komplexer als das Standard-DS-Regelwerk. Was dem Ganzen aber ja nicht schadet. Im Gegenteil. Finde ich sogar besser, weil es ja auch den Charakter differenzierter dann darstellt oder mehr Möglichkeiten auch lässt für den Charakter, allein dass ja auch die Talente wurden ja auch drastisch erhöht, ja, die da zur Verfügung stehen. Genau, es gibt da eine Neuregelung, über die man jetzt reden darf, die gab es letztes Jahr, wo hatte die Christian vorgestellt, aber noch mit so dem Mantel des Stillschweigens sozusagen, und zwar die sogenannten Neutalente, und zwar genau. Auf einer neuen Stufe darf man sich neben dem normalen Talent noch ein neues Talent wählen, also ein Talent, was der Charakter bisher noch nicht besitzt. Da nochmal ordentlich auf die Anzahl der Talente obendrauf gedeckelt wurde, ist halt jetzt sehr schnell auch so, dass man halt nicht nur auf seine Kampfwerte setzt, sondern halt auch mal ein Talent nehmen kann, um den Charakter am Rand mehr auszudefinieren, sage ich mal. Genau. Und das hat auch Sigo gleich ausgenutzt. Und seinen Charakter komplett verskillt bei der Testrunde. Super. Ja, ich wollte es ja bei Folge 53 nicht sagen, aber sein Weißmagier war auch ein bisschen, hätte ein bisschen besser sein können. Ja, deswegen sind wir auch ein Experte dafür. Ja. Also von daher muss man gucken. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, geht fluffig von der Hand. Ja. Jetzt muss man erstmal gucken, wie das mit den Kampfregeln, mit den Schiff-Kampfregeln dann aussieht. Ja. Ein Handelssystem soll ja auch noch kommen. Richtig. Ja, das Interessante ist, oder das, was mich auch freudig gespannt drauf macht, Christian hat im letzten Jahr das schon vorgestellt, was so alles zu Star Slayers und dann auch mal zum Beispiel das Raumkampfsystem erwähnt und halt beschrieben, wie er da vorgeht. Die hatten schon mittlerweile das vierte Raumkampfsystem in der Mache, weil die hatten es dann schon, er hatte da was entwickelt und weiterentwickelt, aber irgendwann kam er zu dem Punkt, dass ihm das gesagt hat, nee, das ist eigentlich zu komplex. Ja, genau. Diese Darstellung mit Fliegern und so weiter, das passt gar nicht zu DS. Jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück und werfen das ganze Ding weg. Und das ist halt schon, ja. Den Schritt muss man erstmal machen. Muss man erstmal machen. Das macht Arbeit. Genau, und naja. Dadurch dauert das natürlich auch länger, klar, aber man hat natürlich auch dann etwas, mit dem der Entwickler auch selber zufrieden ist. Nicht nur irgendwelche, oh, jetzt muss in 2 Monaten fertig sein, machen wir irgendwas. Ja. Naja. Wird man dann entsprechend sehen, ob es sich dann auch gelohnt hat. Also ich kann mich da jetzt nur auf Sigus Urteilen erstmal verlassen. Ihm hat es ja Spaß gemacht, fand auch die Regeln ja auch durchaus einfach. Es klang so ein bisschen wie das Raumkampfsystem von Star Wars. Und das ist nicht das Schlechteste. Ja. Gut, ja, Shadowrun wollte ich noch ganz kurz was zu sagen. Also auch ich habe Shadowrun viel und oft gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt so im Nachhinein, gefällt es mir gar nicht mehr. Würde ich auch nicht mehr, neben Vampire gehört es zu einem der Systeme, die ich auch quasi nicht mehr anfassen würde. Ich auch keine Lust mehr drauf haben. Also Vampire müsste mich jetzt, das war wahrscheinlich einfach nur, weil es einfach vom Setting her, also früher war es ja relativ, Vampire halt, ne? Und Werwölfe und dergleichen. Das war einfach. Ja, unendlich lange Leben. Cool. Ja. Also es war ja schon, also dadurch, dass es ja düster aufgezogen war und nicht so überzogen, überzogen war es ja schon. Also mir hat es damals total gut gefallen. Aber ich glaube auch heute, jetzt so nach ein paar Jahren Zeit dazwischen, ich glaube, anfreunden könnte ich mich damit jetzt auch nicht mehr wirklich. Die 5. Edition von Shadowrun würde ich mir eigentlich mal geben, allein schon, weil sie ja nur 20 Euro kostet im Softcover. Im Softcover sogar 10 Euro, im Hardcover 20. Ja. So, ja, im Softcover 10, wenn ich da eins besorgen soll, ist das Format ist ein bisschen kleiner. Achso, DIN A5 war das? DIN A5 quasi, ja. Aber alles drin, auch wohl Vollfarbe, wenn ich das jetzt alles richtig habe. Ja, das würde ich Hardcover nehmen. Aber davon ab, es ist ja Kampfpreis. Ja. Und allein deswegen würde es mich schon reizen, einfach nur in dem Fall einfach mal zu schmökern. Ja, ich habe mir gesagt, ich gebe die 20 Euro gerne aus. Wegen der schicken Bilder kann ich mal für Gamma Slayers benutzen. Oder das? Weil so 400 Seiten Regelwerk, möchte ich gar nicht mehr lesen, da habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran. Also, ja, kommt drauf an. Also ich wäre zum Beispiel bereit. Mache ich, bei DCC mache ich das gerne, da sind aber auch 300 Seiten denn irgendwelche magischen Zaubersprüche, ja, die ich nicht zwingend lesen. Das Regelwerk wäre nur 5 Seiten lang. So ungefähr. Ja, ja. Also ich wäre zum Beispiel auch bereit, jetzt Earthdawn, das ja auch, das ist ja auch schon jetzt ein Jahr oder was alt. Oder auch 3 Monate. Ja, also so alt ist es noch nicht. Also das Englische schon. Ja, ja, ja. Ja. Also ich gehe jetzt grundsätzlich vom Produktzyklus jetzt aus. Ja. Ist ja schon ein bisschen jetzt doch auch schon etwas länger her. Also da wäre ich aber durchaus bereit, tatsächlich mich da nochmal durchzuquälen. Da gibt es auch die 20-Euro-Version. Ja, richtig. Aber ja, will nämlich alles, das komplette Brett. Oder kostet es mehr 20 Euro? Nee, das Grundregelwerk kostet 20 Euro. Ja, auch. Also das billig Grundregelwerk ohne Artworks, das normale kostet 40 und das limitierte Schlanghaut hat es irgendwann bei 70. Das interessiert mich nicht. Finde ich hässlich. Jetzt habe ich es gesagt. Das hast du schon da gesagt, beschämenswerterweise. Nein, da habe ich nur gesagt, mich nicht davon. Nicht. Jetzt habe ich gesagt, ich finde es hässlich. Was mich nicht davon abhält, ist quasi darauf zu schlafen. Gut. Ja, Kritik war da, allerdings, dass zusammen mit dem GM-Book eigentlich noch nicht zu benutzen ist und das ist noch nicht draußen, obwohl auch, habe ich überraschend gelesen, auch noch nicht auf Englisch draußen. Okay. Und ja, von daher abwarten. Ja, Frage 19. Dein Lieblings-Superhelden-Rollenspiel? Ich weiß zumindest, dass das Genre du gern magst. Ich mag das Genre, richtig. Habe aber, ja, muss ich auch wieder gestehen, zu wenig Superhelden-Rollenspiele gespielt. Wir hatten mal mit Agame. Ja, das war Champions. Champions, genau. Das fand ich ziemlich lustig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich fand die Runde auch sehr, sehr lustig. Ja, ich meine, gar nicht die Runde, die war lustig, ja, keine Frage, aber. Ja, ich wollte gerade das System durchbeleidigen, aber du fandst das gut. Ich fand's gut, ja. Ja, ich finde, das ist furchtbar. weil das quasi Champions ist ja GURPS nicht völlig unähnlich, beziehungsweise was ich gelesen habe, wusste ich gar nicht, wusste, dass GURPS aus Heroes sozusagen entstanden ist, weil Hero den GURPS-Machern nicht gefallen hat und sie das dann sozusagen für ihren eigenen Bedürfnissen angepasst haben. Aber halt dieses punktegenaue Bewerten von irgendwelchen Fähigkeiten und so weiter, ah, das ist halt schwierig. Und wie gesagt, ich habe da dann mal diese Szene beschrieben, oder habe ich glaube ich auch bei der Beantwortung der Frage, weiß ich gar nicht mehr, wo ich das geschrieben habe, hatte ich jedenfalls neulich irgendwo nochmal ausgebreitet. Und da war dann ja als Ablenkungsmanöver für die Superhelden bei uns eine Bank überfallen. Das waren erstmal ganz normale Bankräuber oder Terroristen. Ja, jedenfalls haben die Granate geworfen. Ich war der Super Defender. Und ein super Comic Relief Move ist ja quasi da drauf zu treten und die Explosion so wegzustecken. Wegzustecken, genau. Das kannst du da machen, aber wahrscheinlich wirst du da aber auch getötet. Bei Champions. Und das macht so, es ist schade, ne? Und da gibt es dann halt, also ich bin total begeistert von Capes, Coats and Wilden Fools. Weil das völlig, das ist im Prinzip, da könnte ich das machen. Solange ich irgendwas habe, was sich darauf bezieht. Ja. So, sagen wir mal, Unverwundbarkeit oder so. Ja? Habe ich Unverwundbarkeit 8 und es ist relativ egal, ob ich mich draufstelle oder sie wegkicke. Ne? Und der Gegner muss halt mit seiner Stärke dann sagen, ja, was weiß ich, ich habe Granatenwerfen 5. Und dann kann man das würfeln vergleichen. Ich kann halt noch sagen, ich bin auch nicht nur unverwundbar, ich habe auch noch stählerne Füße. Und die kann ich dann damit verknüpfen. Was weiß ich, stehende Füße haben den Wert 5 und als Verknüpfung plus 3. Dann habe ich also 8 plus 3, 11. Ja. Dann wird verglichen, fertig. Also eigentlich ganz einfaches System. Und was das noch interessant macht, dass du halt eine deiner Stärken nicht unendlich oft einsetzen kannst, sondern maximal 3 Mal. Manchmal mit steigenden Kräften, manchmal mit schwächenden Kräften. Was denn die Anzahl, also du kannst maximal bis zu 3 W12 würfeln und der Beste wird gewertet. Ja, und dann halt vergleichend. Und das ist natürlich relativ simpel, aber du bist halt auch gezwungen, halt kreativ deine Kräfte anzuwenden und halt auch mal unterschiedliche Kräfte anzuwenden. Ne? Also ja, im Prinzip würde es ja im Rollenspiel Sinn machen, wenn ich jetzt 2 Kräfte habe, was weiß ich, Nahkampf plus 5, Fernkampf plus 12. Dann würde ich natürlich immer versuchen, Fernkampf zu machen. Ja. Jedenfalls, Klammer auf, wenn ich den Kampf gewinnen will, Klammer zu. Aber das System zwingt mich ja dazu, quasi da auch verschiedene Ansätze zu wählen. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das System bereitet das halt gut auf. Ja, ja, du hattest es mir auch schon mal nahegelegt. Habe ich noch total viel Bock zu, wobei ich auch gesehen habe, also ich habe dann so ein kleines Beispiel dafür geschrieben, wie das dann aussieht, das System, dass ich das auch noch ganz ziemlich gründlich lesen muss. Ich glaube, das war damals lekturiert, ja. Aber ist auch schon 3 Jahre her und man vergisst natürlich viele Details. Ja, also an einem Ding, ich glaube, ich weiß nicht, wer mir es geleitet hat, das Marvel-Superhelden-Rollenspiel aus den 80ern. War das nicht Caliban? Ja, es war Caliban. Es war, ja gut, kann auch gewesen sein. Es war ja auch nur ein One-Shot. Das fand ich relativ scheiße, aber das lag wahrscheinlich auch nur daran, weil auch Caliban gesagt hat, das hat sich jetzt auch nicht mit dem Regelwerk, hat jetzt nicht alles so ganz verstanden. Ja, aber es ist immer so eine eigene Problematik, dass also die Leute, mit denen ich spiele, wie weit sind die da jetzt drauf vorbereitet und haben sich eingelesen, das ist ja immer nicht ganz leicht. Also, ich zum Beispiel, ja, also da hat er bestimmt nicht schlecht gemacht oder böswillig gemeint oder sonst wie, aber zum Beispiel bei meiner Old Slayhand-Runde für die Slayvention, natürlich habe ich die vorher einmal Probe gespielt mit Leuten, die ich kenne, damit ich weiß, wie lange dauert das, damit ich gesehen habe, okay, jetzt muss ich ein bisschen pacen, sozusagen, ein bisschen Gas geben oder, ja. Ne, und auch so, welche Fragen da noch kommen können, was das Abenteuer vielleicht noch nicht abdeckt und das hat mir auch sofort geholfen, weil die nämlich was gemacht haben, was die Gruppe dort auch gemacht hatte. Und da wusste ich schon mal, ja, okay, das kann ich genau so und so auslegen. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Gut, ja, wenn man das Regelwerk entsprechend dann kennt. Also ich verstehe das Argument, wenn man sagt, okay, für einen One-Shot, ja, wenn ich das System kennenlernen will, ist es jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, es selbst zu kennen, weil man das dann während des Spielprozesses, weil sich dann vielleicht noch andere Sachen ergeben. Als Spieler jetzt? Ja. Das Argument verstehe ich nicht. Die gibt es aber. Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Nee, ja, nee, klar, weil dann springt ja auch der Funke bei einem selbst ja nicht über, sich mit mehr mit dem System zu beschäftigen. Genau. Ich habe auch damals gesagt, bei Savage Worlds, nachdem ich das einmal gespielt habe, dass ich das halt ausschließlich nochmal beim erfahrenen Spielleiter nochmal spielen würde. Was sich dann anders ergeben hat, nämlich einer, der total begeistert davon war, was er noch nicht gespielt hatte, unsere Dienstags-Feierabend-Slayer-Runde, hat das dann mal unbedingt spielen wollen und leiten wollen und sich da wirklich, wirklich gut eingelesen und das auch wirklich, wirklich gut geleitet und mit viel Begeisterung und Elan. Und ja, so geht es natürlich auch. Ne? Aber ich habe halt auch noch die Beispiele im Hinterkopf, ja, ich möchte mal, was weiß ich, neues System kennenlernen. Eigentlich lerne ich da gar nicht das System kennen, sondern nur, wie schlecht sich der Spieler darauf vorbereitet hat. Ja, also ein Negativbeispiel, jemand wollte ein System, also erst hat das als wollte etwas vorstellen, dann hat das halt mit Savage Worlds gemacht, aber sich aber auch keine Gedanken darum gemacht, wie konvertiere ich das Setting auf Savage Worlds. Das wollte er anscheinend spontan vor Ort machen. Ja, er hatte die Charaktere des Originalsystems ausgedrückt mit Originalwerten. Es war eigentlich eine Katastrophe und ich habe dann so ein paar Umrechnungen vorgeschlagen. Sonst hätten wir, glaube ich, noch 3 Stunden gesessen und wären gleich zum Spielen gekommen. Und ja, und auch im Spiel war es natürlich trotzdem noch eine Katastrophe und weiterhin Regeln nicht beherrscht. Zum Beispiel hat jede Waffe bei Savage Worlds immer 2 Würfel. Ja. Also zum Beispiel 2W6 Schaden, 2W8 Schaden. Oder setzt sich zusammen aus einem, die Nahkampfwaffen typischerweise aus einem W6 zum Beispiel und deiner Stärke. So zum Beispiel. So, aber irgendwie hatte er das auch nicht gepeilt und ich hatte in dem Moment das dann auch tatsächlich übersehen, also nicht dran gedacht, dass das komisch ist. Hat er auf, ja, und eine Waffe macht ein W6 und die macht ein W8. Ja, bloß dann mit diesen Würfeln kommst du gar nicht mehr an die Härten der Gegner ran. Ja. Also dass das ganze System auch nicht mehr funktioniert hat. Und das war eigentlich dann... Ja, das man ist anstrengend. Ja, anstrengend trifft es sehr gut. Oder auch Zeitverschwendung. Gut. Ja, also ich finde so ein gewisses Mindestmaß, aber ich denke mal, dass das dann vielleicht der Zeit geschuldet war. Insofern will ich da nicht zu sehr meckern. Zumal ich es aber gleich mitgespielt habe. Das kann ja auch ausschlaggebend sein. Ein Beispiel gibt es dann außerhalb des Podcasts. Wie, du schneidest mich hier raus. So, Tag 20, dein Lieblingshorror-Rollenspiel. Moment, mein Lieblings-Superhelden-Spiel habe ich schon genannt. Dein Lieblings-Horror-Rollenspiel. Ja. Auch da habe ich nicht allzu viel gespielt, aber die großen Klassiker, Kult und Cthulhu, und gefiel mir jetzt Kult etwas besser. Einfach weil man bei Cthulhu viel schneller stirbt. Hm. Ich bin bei Cthulhu schneller gestorben. Du bist kein Maßstab. Ja, dachte ich mir. Ja, also auch von den Regelmechanismen her gefiel mir also da Kult etwas besser. Ja, also Cthulhu ist einfach sehr, sehr einfach und Kult hat mit seinen Vorteilen, Nachteilen, da kann man ein bisschen Charaktere ein bisschen mehr ausfallen über das Regelsystem. Ich werbe oft mit, oder ich habe oft mit einem Spieler gespielt, der aber gar nicht allzu tief in diese Welt getaucht ist und immer so oberflächlich, das war sehr Mystery-mäßig, das war auch toll. Genau, und dann habe ich nochmal mit einem anderen Spieler dann gespielt und da ging das dann sozusagen in einer Session richtig zur Sache und richtig tief da reingetaucht in den Hintergrund von Kult, was mich dann auch so, oh ja, das ist ja doch, da steckt doch mehr hinter, als ich da vielleicht gedacht habe. Ja, ja. Das war schon nicht uninteressant. Also Kult, ja, habe ich tatsächlich nicht auf meiner Liste drauf. Ich habe aber auch mehrere Sachen aufgeschrieben. Zuvorderst habe ich Zombie-Rollenspiele mal rausgenommen, weil sonst hätte ich, denke ich, Zombie-Slayers doch schreiben müssen. Das finde ich nicht super. Ja, genau. Aufgrund meiner Sonderregel wurde es quasi nicht gewählt. Ich bin auch von Slayer-Zombies total begeistert. Leider habe ich aber auch noch kein Probespiel gemacht. Also ein Spiel, wo man quasi die Zombies spielt. Die Zombie-Seuche hat schon länger angehalten, verwandeln sich einige wieder langsam zurück in Menschen. Und so einen spielt man, also einen Zombie, der eine gewisse Selbstkontrolle hat und halt abwägen muss, zum Teil Zombie zu bleiben und nicht zu menschlich zu werden, weil sonst drohen ihn seine Mit-Zombies halt aufzufressen. Und trotzdem hat er halt das Bedürfnis und Ekel vor manchen Sachen, muss da so ein bisschen in Waage halten. Das ist echt gut gelungen. Hatte auch coole Klassensicht dafür ausgedacht. Da war ich richtig positiv überrascht und ich denke, das Ding wird in der Slay 3 drin stehen. Ja. Jo. Ja, auch da ganz interessant. Bei mir steht jetzt tatsächlich ja der Horror-Effekt. Also wie sehr grusel ich mich selbst beim Spielen. Und ja gut, Zombie Slayers, also Horror ist ja nicht unbedingt gruseln, also das ist ja eher dieses typische Survival-Horror, das kriegt man mit Zombie Slayers auch gut hin, ja, also im Sinne von ich brauch Essen, ich brauch den Kram und du musst den nächsten Tag überleben, was du ja auch als Thema in vielen Zombie-Filmen hast, neben dem Horror halt vor dem Zombie. Genau. Aber das ja bei Walking Dead hast du halt auch im Prinzip diesen Aspekt, Angst vorm Zombie fällt ja quasi nach Staffel 1 weg. Sag ich mal so frech. Ja. Gibt's immer mal wieder, aber das ist nicht der Hauptaspekt, sagen wir es so. Das ist vielleicht etwas fairer im Urteil. Ja, ja. Naja, also mittlerweile empfinde ich Zombies auch schon fast nicht mehr als Horror, muss ich ehrlich sagen, sondern einfach nur noch... Ja, das war auch der Grund, warum ich es rausgenommen habe. Ja. Ich finde, das ist so eine Sonder... Es hat sich im Laufe der Zeit, also wenn man das jetzt mal so verfolgt, für mich hat sich's abgestumpft, so ein Zombie als Horror wahrzunehmen. Also es ist eine Bedrohung, ja, aber kein Horror mehr. Das kommt schon darauf an, wie man es inszeniert, denke ich. Ja, komplett richtig. Und deswegen finde ich jetzt auch Kult oder Cthulhu, weil die ja mehr so die psychische Ebene ja anspielen, bedrohlicher oder gruseliger als Zombie-Spiele. Verleitest du mich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich, findest du, dass Horrorspiele dich ängstigen müssen? Ja. Ja, also mich persönlich? Ja. Würde ich ganz klar Nein sagen, weil dann müsste man ja, oder um jemanden Angst zu machen, also mir macht, also auch wenn ich einen Film gucke, dann grusle ich mich, aber ich habe keine Angst. Sobald ich Angst empfinde, ist das ja unangenehm. Ja, gibt es aber auch den Kick. Nee. Also ich meine jetzt wirklich Angst, Schock oder irgendwas, ja. Das, wenn du jemanden, also ich kenne zum Beispiel einen Cthulhu-Spielleiter, der hat Folgendes erzählt, oder ich kenne ihn nicht allzu nah, er hat das halt erzählt und ich dachte, das ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man, und ich gehört für mich nicht an den Rollenspieltisch, nämlich der hat so relativ realistisch so getan, während einer Rollenspiel-Session, als würde sich mit dem Messer in die Hand schneiden und bluten. Ja, und damit hat sein Spieler natürlich einen Schock versetzt. Aber ich finde, das ist auf einer Ebene, die nicht ins Rollenspiel gehört. Also das, sowas meine ich damit. Ja. Du kannst damit jemanden schocken, aber das ist keine gute Art. Ja, kommt drauf an. Also wenn man jetzt natürlich die Spieler darauf vorbereitet und sagt, pass auf, also während der Session kann es passieren, dass ich hier Sachen mache, die... Ja, dann funktioniert das aber wieder nicht. Ne? Ja. Also, ja, oder nicht, ja, so, ja, kommt drauf an. Also Beispiel, ich war vor 2 Wochen im Heidepark. So. Ja. Und war das erste Mal im der Krake. Ja. So. Und die Krake ist ja so ein Ding, im Prinzip geht die auch nicht lang, aber du fährst erstmal eine ganze Weile so hoch, ja, und dann fällst du fast im 90-Grad-Winkel, ja, stürzt du runter und nimmst wieder einen Sprung mit. Mhm. Allein dieses Fallgefühl, oder es gibt ja auch den Screen, glaube ich, heißt es im Heidepark, der war leider zu. Da fährst du erstmal diverse Meter hoch und im freien Fall, zack. Ja. So. Und vermutlich hätte ich mich da eingestuhlt. Vielleicht hätte ich da drin gesessen. Aber genau das ist das, was mir dann auch den Kick gibt. Also tatsächlich, ja, wenn mich ein Spielleiter wirklich so überzeugen kann, dass ich da eine bleibende Erinnerung dran habe. Ja, auch aber die Frage ist, Moment, wenn du wirklich noch nach Tagen unangenehm berührt bist, das ist halt die Sache. Ich glaube nicht, dass das positiv ist. Würde ich ganz... Ne? Also wir hatten zum Beispiel... Bei der Slavenschen hat er halt gefragt, irgendwann, also wir haben da ja gegen Dämonen gekämpft, das war nicht deftig, ob er da jetzt ein Kinderheim machen soll oder ein Armenhaus. Und da hat die eine Spielerin auch gesagt, nee, lieber ein Armenhaus, ein Kinderheim wäre ihr zu heftig. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das heftig geworden wäre. Ne? Also so explizite Darstellung von verstümmelten Kinderleichen. Ja. Dass sie zum Beispiel Lamentation of the Flame Princess, wo dann auch draufsteht ab 18 und das auch so gemeint ist, nicht so wie bei DSA Namenlose Nacht. Da hast du dann wirklich ekelhafte Sachen drin. Also halt, was weiß ich, irgendwie verstümmelte Frauen oder wo sich irgendwelche Schlangen oder Tentakeln aus irgendwelchen Körperöffnungen raus drängen. Wie auch immer. Das kann auch wirklich geschmacklos sein. Das muss ich nicht immer haben. Oder ja, das ja, muss ich nicht jedem mitteilen oder zeigen oder wie auch immer. Das sind halt dann die Geschmäcker. Also es gibt ein wunderbares Computer- oder Videospiel, das nennt sich Dead Space. Und, das habe ich sogar schon mal angespielt. Ja? Okay. Ja. Bist du auch, also da gibt es ja auch beispielsweise Babys. Ja. Ist halt im Spiel so dargestellt, plötzlich fällt halt überall geht das Licht aus, fällt der Strom aus und du hörst dann plötzlich Kindergeschrei. Ja. Und wenn du halt weitergehst, kommt dieses Geschrei immer näher und es bewegen sich halt Baby-Oberkörper auf Tentakel, ja, dann halt so vorwärts. Ne? Und es sind halt Babys, die halt da dargestellt werden. Das ist schon heftig halt, ne? Und da habe ich auch erstmal, als ich das gesehen habe, Du kannst ja aber selber überlegen, wenn du am Kultur sitzt, so ist mir das zu viel, schalte ich das jetzt aus, oder beim Film schalte ich das jetzt aus, weil... Ja, aber der Typ bin ich nicht. Also das ist ja genau der Punkt, den ich ja meine. Das liegt ja an deinem Charakter, aber da kannst du das ja entscheiden. Und beim Rollenspiel wenn da jetzt das einer für dich entscheidet, natürlich kannst du auch natürlich auch sagen, so Leute, leckt mich, ich hau jetzt ab, aber ich finde, man sollte nicht zu weit gehen, oder wenn man sowas macht, dann wirklich mit Leuten, die man auch kennt. Auf einer Con finde ich das zum Beispiel nicht in Ordnung. Ja, aber gut, wir müssen ja nicht zu tief in die Diskussion einsteigen. Also ich kann es nachvollziehen, wenn aber einer jetzt konkret sagt, pass auf, meine Aussprache kann es heftiger werden. Dann also jedenfalls wollte ich nochmal betonen, dass ich glaube, ein Horror-Rollenspiel soll eher unterhalten und gruseln, denn einen wirklich Angst machen. Da sehe ich halt schon einen wichtigen Unterschied. Okay, ich finde es super. Ja, ich werde das dann demnächst ausnutzen. Wenn nicht denn mein Plüschtentakel verschlingt oder so. Oh, ja. So, ich habe auf meiner Liste geschrieben, auf jeden Fall Unknown Armies. Das hatte mich damals sowohl mechanisch als auch inhaltlich angesprochen. Habe ich ein bisschen ein paar Abenteuer aus den One-Shots geleitet. Fand ich gut. Sehr gut gefallen hat mir auch Dread. Das hatte mal Armel angeboten auf dem Rollenspiel-Ding. Das ist das mit dem Jenga-Turm. Das funktioniert für One-Shots ganz hervorragend. Der Jenga-Turm macht Spannung. Ne, weil der nächste, jeder muss irgendwann mal ziehen und der zieht und es bricht zusammen, ist halt tot. Das heißt, du hast dadurch durch dieses Element sofort immer Spannung drin ab einem gewissen Moment, nämlich sobald er ein bisschen wackelig geworden ist. Es hat aber einen Nachteil, wenn vor dem Finale dein Jenga-Turm zusammenbricht, ist einer tot, aber anderen nicht mehr so in Gefahr. Es gibt da zwar noch Regeln, dass das dann mit weniger Steinen aufgebaut wird, aber da war zumindest bei uns in dem Moment ein bisschen die Luft raus. Mhm. Aber es hat, ist auch quasi im Finale mit passiert. Also ist schon eine nette Mechanik. Ja. Ja, ich habe mir noch Nipa Jin aufgeschrieben. Also niemand ist perfekt, aber jeder ist nützlich. Das habe ich selber noch nicht als Horror-Setting gemacht, aber ich glaube, das funktioniert auch sehr gut. Weil genau meine These war, ist, dass ein Horror-System auch sehr einfach sein kann. Weil da gab es nicht unbedingt zwingend auf sozusagen Taktik, Strategie und so weiter an, sondern halt auch viel auf der Charakterebene, wie du schon gesagt hast. Und dazu braucht man aber eigentlich gar nicht so ein ausgereiftes System oder ein System mit tausend Nachten, nee, das Sachen. Das kann einfach auch ein netter Kniff sein. Das hat sowohl Nipa Jin als auch Dread. Mhm. Ja, das war so meine Auswahl. So ganz hundertprozentigen Kandidaten habe ich nicht. Aber ja, ich denke mal, Dread wäre es zurzeit wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir Frage 21, dein Lieblingssetting. Ja. Oh, habe ich glaube ich vorhin schon beantwortet. ja, da ich ja eigentlich. Wolltest du jetzt nochmal Earthstone sagen? Oder? Nein. Also Earthstone ist mir das liebste Fantasy-Rollenspiel. Ja. Aber als Setting gesagt, ich bin mittlerweile oder über die Jahre hinweg ein Fan von Dark Fantasy, / Gothic Fantasy geworden. Je dreckiger und Low-Fantasier, desto besser. Na ja gut, es ist nicht Warhammer unbedingt Low-Fantasy, aber es ist mein Dark-Fantasy. Ja, Low-Fantasy passt auch bei Warhammer auch eigentlich sehr gut. Also so ein Setting gefällt mir halt sehr gut. Also ich bin ein ganz großer Fan von The Witcher, das ja auch ziemlich ehrlich ist. Ne? Also das ist... ja, ich Witcher mag ich auch sehr gerne. Ich finde es auch zudem noch ziemlich Sword and Sorcery-mäßig. Also ja, auch. Es hat auch viele Elemente daraus. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, das stimmt. Ja. Auf der Rückfahrt auch angedacht, wenn ich es so kurz erwähnen darf, Dungeon Slayers noch ein Mini-Anpassung, Mini-Konversation. Quasi Doom Slayers oder Grim Slayers, halt mal so eine Warhammer-mäßige oder Witcher-mäßige Version zu machen, wobei es dafür schon Ansätze bei Dungeons & Dragons selbst mit Tannenberg und Nöbelland gibt, ja, die ich mir auch gerade nochmal durchlese. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man da mal so nach einem Jahr genug sich Gedanken gemacht hat, um da mal dann was zu starten. Ja. Also da bin ich auch noch sehr fasziniert von. Ja. Irgendwelche Hexenjäger und Typen wie halt so ein Witcher. Genau. Also das ist ja noch ehrlicher geht. Im Prinzip hat ja auch der, ich finde ihn wunderbar, muss ich an der Stelle sagen, Hänsel und Gretel. Ah, den Film, den finde ich auch super. Ja. Der ist natürlich auch ein bisschen palpig und cheesy, aber... Aber nichtsdestotrotz, also der ist ja wirklich schon so, also der bringt eigentlich alles mit, was jetzt dieses Wunschsetting haben müsste. Inklusive einer tollen Braunschweiger Burg. Inklusive einer tollen Braunschweiger Burg, genau, und... inklusive Gamma-Arteten. Ja, an der Stelle. Ja, also das ist halt so mein Lieblingsgenre. Je dreckiger, desto besser. Jawohl. Ja, in dem Zusammenhang nochmal erwähnenswert, was ich auch sehr bodenständig fancy finde und eigentlich dem Mittelalter total nahe kommt, ist halt das Mouseguard, was halt zwar mit Mäusen ist, wo in einer Welt, wo keine Menschen sind, aber da kommt dieses Feeling, dieses bedrohliche Mittelalter-Feeling sehr, sehr gut drauf. Ja. Und so eine Wegwächter gibt es ja auch bei Warhammer, also das so als Klasse kann ich mir auch total cool vorstellen. Ja. Ja. Ja, definitiv. Also es gab auch mal ein Computerspiel, das hieß Erben der Erde und das hätte sich darum, die Menschheit ausgestorben durch irgendein Ereignis und die Tiere haben dann, also quasi so ein Fabelspiel, Ja. Die Tiere haben angefangen halt dann die Weltherrschaft an sich zu reißen, also haben halt dann, bildeten dann die Zivilisation, siedelte auch im Mittelalter quasi an. So vom Setting halt her, aber irgendwann stieß man dann auch auf Relikte der Menschheit, also Raketenbasis, die halt dann schon längst von Pflanzen überwuchert war und Häuser und solche Sachen. Das kann auch sehr cool sein, ja. Ja, hat mich extrem geflasht damals. Also das 96, 97 erschien das, da habe ich auch kurz die Amiga oder PC schon? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Also war auch ein sehr geiles Setting, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Jawohl. So, ja, ich habe da mich tatsächlich für Thundered Skies entschieden. Das sehr peppig. Ja, du hast halt Himmelsschiffe, die von schwebender Insel zu schwebender Insel fliegen. Es gibt keine Sonne mehr, sondern das Glühen ist sozusagen eine Art Nebel zwischen den Inseln, das halt beständig Licht abgibt und vor dem man sich auch schützen muss. Ja, dadurch kann man nicht allzu weit sehen und muss sich halt auf seinen Kompass verlassen, der immer wieder neu auf eine andere Insel eingestellt werden muss. Das ist schon ein spannendes Setting. Da kannst du auch ständig neue Inseln entdecken oder Piraterie betreiben oder handeln oder eben alte Ruinen aus der Zeit davor finden und untersuchen. Das ist schon spannend gemacht. Das sind halt noch so Aspekte, dass Gold nahezu nichts mehr wert ist und man die Kettenhemden aus Gold strickt und stattdessen Eisen halt total wertvoll ist, weil das quasi ein Rohstoff ist, der kaum noch zu finden ist. Kettenhemden aus Gold? Ja, also sowas Münzhemden heißen die, also dass man Goldmünzen miteinander zusammen verbindet. Reines Gold wäre vielleicht ein bisschen weich für ein Kettenhemd. Ja. Nee, das ist schon Goldmünze gemeint, aber ja. Hat mir gut gefallen und ja, mittlerweile für 20 Euro zu haben, das ist ja Wahnsinn. Haben wir die Kampagne jetzt gerade durchgespielt. Die erste, also hat Spaß gemacht. Ich sag mal zum Ende, ne, gut klar, Luft geht immer ein bisschen raus. Wurde es ein bisschen, ein bisschen mehr auf Action denn auf Charakterspiel, aber war trotzdem okay. Das ist ja nicht die Schuld des Settings. Das ist nicht die Schuld des Settings, genau. Das ist halt einfach so, ne, dann hast du dich dann im Abend, hast dich da mal nicht so gut vorbereitet oder die Spieler waren dann auch immer, meine Mitspieler hatten dann auch eher, glaube ich, Lust, manchmal was platt zu hauen. Das habe ich aber selber schon, ne, bei denen und das hast du ja auch schon mal mit mir gespielt, Slay of Thrones. Das habe ich da auch erlebt, also da haben sie auch alles platt gehauen, wenn eine andere Gruppe ganz, ganz anders reagiert hat. Und dann die Kritik war, ja, konnte man nur kloppen. Nein, die konnte da alles machen. Aber ihr habt euch dazu entschieden zu kloppen. Ja, ja, das ist ja so, das, was Dungeon Slayers gerne vorgeworfen wird. Ne, das ist ja so ein reiner Dungeon Crawler ist. Nein. Es steckt da schon im Namen. Doch. Ja, es steckt im Namen, aber letzten Endes kommt es ja immer darauf an, was man aus dem Regelmechanismus oder aus dem Setting auch macht. Also ja, man muss halt kein Dungeon Crawler machen. Man kann ja auch als gewiefter Spielleiter ja auch viel mehr rausholen, wenn man denn will. Es ist halt kein One-Trick-Pony wie manch anderes, sondern halt wirklich ein in Häkchen vollwertiges Rollenspiel. Also mit DSA, Pathfinder, Warhammer oder womit auch immer zu vergleichen. Man kann damit genau das Gleiche machen. Richtig. Und na klar, ist ein schlankeres Regelwerk, aber trotzdem bietet alle Möglichkeiten. Mit den Heldenklassen hat man auch man hat jede Stufe auch eine neue Entscheidung, eine neue Charakterindividualisierung. Ich denke, gerade wenn man jetzt mit Neutalenten zusätzlich oben drauf spielt, kommt das auch gut rüber. Ja. Ja, wir haben Tag 22. Deine perfekte Umgebung zum Spielen. So habe ich das jedenfalls übersetzt. Also im Prinzip war das die Frage nach dem perfekten Spiel. Perfect Game war es, glaube ich, im Original. Ich habe extra bei Olaf nachgefragt, wie er das interpretieren würde, ob er das so interpretieren würde wie ich. Er hat sich da meiner Interpretation sozusagen angeschlossen und aus auch perfekte Spielumgebung übersetzt. Viele haben es halt als perfektes Spiel, also perfektes Rollenspiel gesehen, wie das wäre. Aber ich denke, nach den vielen Fragen vorher war das nicht gemeint, weil er da auch nicht Roleplay-Game, sondern wirklich nur Game geschrieben hat. Also wie das perfekte Spiel aussieht, was es ausmacht. Das sind, ja, möchtest du da anfangen oder soll ich anfangen? Ja, fang mal. Nee, Moment, das stimmt doch nicht. Das, was ich gerade erzählt habe, kommt viel später. Oh ja, auch gut. Eben ist tatsächlich nach Spielumgebung gefragt, jawohl. Ja, also die Outgame-Spielumgebung. Die Outgame-Quasi-Spielumgebung. Ja, genau, wo du, genau, okay. Genau. Ja, ich bin da eigentlich relativ anspruchslos. Also wenn ich einen Tisch habe und einen Sitzplatz, da wo mir ein Stuhl lieber ist als ein Sofa oder Sessel und ein hoher Tisch, kein flacher, also lieber da als hier. Ja, aber das ist ja auch ein klassischer Wohnzimmertisch hier. Richtig. Genau, also ich spiele lieber am Esszimmertisch als am Wohnzimmertisch. Ja. Zur Not auch am Küchentisch. Ja, muss natürlich ausreichend groß sein, aber sonst nichts. Und als spezielle Umgebung habe ich halt nochmal Haus Wetterstein erwähnt, weil da ist es immer cool zu spielen. Das stimmt. Also gerade der ist auch cool, ja. Ja. Bietet ja eine perfekte Umgebung für Fantasy-Rollenspiele. Das aller wichtigste Feature von Haus Wettersteigen ist, da gibt es kein Handyempfang. Ja, richtig. Das stört mich wenig, aber. Ja. Auch auf Burg Breuberg. Ja. Auch kein Handyempfang, aber auch sehr gutes Setting. Das stimmt nicht. Also mein Internetstick hat da ganz hervorragend funktioniert. Ich hatte bloß keine Zeit, ihn zu benutzen, weil ich so viel gespielt habe. Ja, also der Internetstick ging wirklich ganz hervorragend. Ja, wer weiß, was du von Anbieter hast. Warum die Debitel Mobil. Ah ja, okay. Ja, ja, wie sieht es bei dir aus? Wohnzimmertisch, Esszimmertisch? Ja, also grundsätzlich ist es mir eigentlich auch fast egal, weil die Immersion in meinem Kopf hilft mir meist im Regelfall am meisten. Aber natürlich, ja, also Haus Wetterstein, der Schuppen, gerade weil er ja auch wirklich sehr... Ist hier zu pickig. Nee, gar nicht. Oder? Gar nicht. Aber es ist halt sehr rustikal. Ja. Eingerichtet. Und gerade da für Fantasy-Rollenspiele, wenn das Abenteuer in der Taverne startet, gibt es nichts Besseres als den Haus Wettersteinschuppen. Ja. Aber grundsätzlich ist es mir eigentlich fast egal. Also wir sind beide relativ anspruchslos. Ja, eigentlich schon. Also klar helfen natürlich Sachen wie ein Weinkeller oder halt so ein untermauerter Du hast jetzt so keine Mindestanforderungen wie was nein, ist das Kerzen nicht, oder das nicht. Also das nicht stimmt. Nee, und ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich ein Charakterblatt lesen soll, ist es gut, eine ausreichende Lichtversorgung zu haben. Also für mich ist die Hauptquelle halt der Spielleiter, der es dann halt entweder schafft, mich in die Welt zu versetzen mit seinen Erzählungen. Unterstützen mit meinen eigenen Fantasien. Ja. Weil wir uns ja wenigstens da doch unterscheiden. Also im Sinne von, dass du auch gerne was Längeres hörst, während ich immer gerne mir das selber ausmale oder so. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wie das zwischen uns beiden vergleichbar ist. Ja, und das, ich höre ja Hörbücher, du nicht. Und ich höre neuerdings auch ab und an Hörbücher, aber manche finde ich schrecklich. Nein, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Also ich persönlich habe nichts dagegen, wenn die Beschreibung auch dann ausufert. Das finde ich einfach dann mal super. Ich finde, also selbst ich merke, und ich kann wirklich lange zuhören, dass ich dann Details überhöre oder vergesse. Ich merke, was ich aber insbesondere merke, und da muss der Text auch nur eine Minute lang sein, da erzählt der Spielleiter was. Und mein Nebenspieler fragt genau eins der Details ab, die der Spielleiter in der Minute erzählt hat. Das heißt, er konnte gar nicht alle Informationen verarbeiten. Generation. Weil du fängst dann irgendwann, das war auch so ein alter Sack wie ich, sozusagen. Also wahrscheinlich hatte er auch kein Handy. Naja, wie auch immer. Also jedenfalls, das funktioniert nicht. Das ist ja so ein ganz toller Tipp bei Cthulhu, oder vielleicht ist auch nicht toll, aber da soll man halt lieber mit Klischees arbeiten, weil ein Klischee halt in wenigen Worten ganz viel vermitteln kann, statt selber versuchen, ausufern zu beschreiben, weil sich das kein Mensch nach der dritten Information merkt. Ja, Und das ist der klassische Wirt in der Kaschemme, der muss mit seinem alten speckigen Schürze. Genau, und mir passiert das halt auch relativ. Genau, und dann, wenn du noch etwas hast, was das Klischee brichst, dann merkst du das halt auch viel besser in dem Zusammenhang. Ja, also wenn es halt ein abgemagerter Wirt ist, ne, dann hast du sofort mit dem Klischee gebrochen, und das ist auch ein Detail, was du dir schnell merkst. Ja. Ja, also es ist für mich jetzt schwer, die perfekte Rollenspielumgebung mir vorzustellen. Also. Ich denke mal, das ist auch Setting-abhängig, natürlich. Weil wenn ich jetzt ein Fantasy-Rollspiel spiele und dann am nächsten Tag ein Science-Fiction-Rollspiel, dann unterstützen wir das. Die Frage ist halt, wie... Umgebung. Nicht, aber muss sie das? Nein, sie muss es nicht. Nee, eben. Deswegen kann es ja trotzdem dieselbe Umgebung, die perfekte Spielumgebung sein. Ja, also mir reicht hauptsächlich meine Fantasie. Ja. So, und halt der Spielleiter, der schafft mich, meine Immersion so sehr an. Solche langwierige Reden. Nein, es müssen keine langwierigen Reden sein. Er muss halt eine schöne Spielerei. Oh! Ja, können wir dann die Diskussion noch aufgreifen. Okay, jetzt kommen wir lieber zu der Frage, die ich vorher schon beantworten wollte. Dein perfektes Spiel, so habe ich es übersetzt. Genau, und ich habe es noch etwas aufgeschlüsselt mit, wie sieht dein, also in dem Fall mein perfekter Spielabend aus? Ja. Ich denke, dass das gemeint war, genau. Und da habe ich dann halt Olaf gefragt, ob er das genauso interpretiert oder ob er meint, dass da das Rollenspiel gemeint ist, also wie ein perfektes Rollenspiel für mich aussieht. Ja. Dazu kann ich nur sagen, das gäbe es gar nicht für mich, insofern brauche ich es auch nicht beschreiben. Also mir ist ganz wichtig, System Matters. Ja? Ich spiele sehr gerne Dungeon Slayers. Es ist schlank und schnell. Ich spiele auch genauso gerne Pathfinder, was denn wesentlich anspruchsvoller ist von mir aus, von der Taktik ist oder von den Optionen. Ja. Oder auch Hackmaster mit der Echtzeit-Battlemap oder. Ja? Also, oder auch von mir aus, nehmen wir Warhammer 3. Das spielt sich wieder völlig anders mit den Karten. Ja, das macht mir auch Spaß, die verschiedenen Sachen zu spielen. Insofern gibt es nicht das perfekte Rollenspiel, sondern für verschiedene Situationen gäbe es für mich perfekte Rollenspieler. Oder gibt es ganz viele von. Aber die eigentliche Frage ist ja meiner Meinung nach dem perfekten Spielabend für dich. Fangen wir doch damit an. Ja, der perfekte Spielabend. Also ich bin ja... Aber genauso schwer zu beantworten. Ich selbst bin ja wahrscheinlich ein Schulspieler. Also ich schmücke meine Charaktere dann ja auch tatsächlich so aus, dass sie nicht unbedingt was zum Spiel beitragen, sondern einfach nur unterhaltsam sein sollen, wenn sie denn noch leben. Also das heißt, ich bin ja eigentlich auch einer derjenigen, die beispielsweise Metasprache zwar tolerieren, auch selber natürlich praktizieren, aber wenn ich halt Mitspieler habe, die hauptsächlich in-game sind, schließe ich mich dem ja sofort an. Mhm. Und weil ich selber als Spieler eigentlich auch lieber in-game bin oder auch hauptsächlich in-game agiere, als ich das metatechnisch tue. Also wenn ich halt wirklich Charaktere habe oder Mitspieler habe, die da genauso empfinden, also die wirklich Konversationen in-game abwickeln oder halt Planung in-game abwickeln, das ist für mich schon ein ziemliches Merkmal. Ja, da sitzt du ja quasi mit dem Falschen zusammen. Also, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wenn ich in Shadowrun gezwungen werde, irgendeinen... Den Run auszuhacken, oh ja, okay. Den Run zu planen und dazu dann noch komplett in-game zu bleiben oder anders gesagt, oder noch schlimmer, einen Einkauf in-game auszuspielen, von zwar den, wenn ich noch 100 Goldmünzen habe und da wirklich viele kleine Sachen kaufen will, das finde ich viel zu anstrengend. Da ist genau dann... Metaspiel wichtig und gut und richtig. Und das für mich aber auch lieber in-game, das ist richtig. Ja, klar gibt es Situationen, wo ich dann auch sage, okay, das kann man auch anders abhandeln. Also Genau, und manchmal ist es halt tatsächlich schwierig, wenn du halt an der Battlemap bist und du quasi leidvoll ertragen musst, wie, und du siehst, dass der er spielt schon zum 10. Mal, hat die Regeln aber immer noch nicht verstanden, begriffen, gesehen oder gelesen und läuft in sein Unglück rein. Manchmal freue ich mich auch diebisch. Aber nein. Aber da kann es natürlich schon mal einen Meta-Kommentar geben, aber du hast recht, auch ich finde das unangenehm, wenn man dann nur eine Meta-Diskussion hat. Ja. Oder was ich ganz extrem unangenehm finde, was ich auch nie gedacht hätte, also ich habe überhaupt nichts gegen Regelfragen oder so, die dann schnell geklärt werden, wenn sie halt sinnvoll sind. Aber genau das ist der Punkt, wenn sie sinnvoll sind. Und in einer Runde zum Beispiel war ich ein Mitspieler, also ich bin da auch Spieler, sonst hätte ich mir schon irgendwas überlegt, der aber auch ständig irgendwelche Sachen nachfragt, die eigentlich schon so 5-mal vorkamen und die eigentlich auch nicht 100%ig wichtig für die Szene sind oder so. Oder ja, warum hast du jetzt +4 statt +3? So, oh Mann. Ja, aber. Also, das total da immer reingrätschen, dadurch halt, aber auch kein Ingame-Spiel entstehen kann, ne, weißt du? Und das ist eigentlich so noch ein DSAler, was das besonders obskur für mich macht, weil das ja unter DSAler noch viel verschriener ist, als ich da jetzt eine Krise kriegen müsste. Also, das, ja. Also, ich habe mich ja, gebe ich dir grundsätzlich recht, aber auch ich habe mich als Arschloch entpuppt. Ja. Auf der. jetzt bei der, also bei einer Spielrunde, die wir jetzt hatten, auf der Slayvention. Ja. Weil du eine Regel wusstest. Ich wusste eine Regel, in der Tat. Nämlich, als es gab also eine Situation, in der ein Mitspieler einen NSC von hinten angegriffen hat und der Spielleiter hat nur einen +1 Bonus gewährt. Das hätte einen +2 sein. Ja, richtig, ich habe gesagt, nein! +2. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Aber das ist denn ja wirklich einmal, oder dann merken sich das ja alle am Tisch. Aber wenn das dann halt wirklich so konstant passiert und das ist ja schwierig. Also ich habe nichts gegen berechtigte Einsprüche, aber wenn du dann halt, also muss ich mich jetzt nicht verdammt so aufregen. Gehört für mich auf jeden Fall nicht zum perfekten Spiel. Nee. Also für mich ist das noch besonders schwer erklärlich, dass ich mich darüber aufrege, weil ich mich überhaupt nicht über Regeldiskussionen aufrege, aber über manche Sachen geht mir dann doch auf den Sack anschauen. Also das fällt natürlich nicht unter die perfekte Spielrunde. Ja, also ich habe geschrieben, was für mich wichtig ist, ist Vorankommen. Vorankommen befriedigt mich. Das können viele verschiedene Sachen sein. Ich habe ja geschrieben, ein toller, spannender Kampf. Das können aber auch reichlich gefundene Hinweise in einem Ermittlungsfall oder wo man auch anderweitig vorankam. Eine Hexcrawl, wo man halt weitere Hexfelder entdeckt hat. Im Dungeon halt viele Räume durchquert. Das kann auch eine Interaktion mit einem NSC, bei dem man wichtige Sachen erfahren hat. Es kann auch was sein unter Spielern, wo man halt den anderen Spielercharakter auf einer anderen Ebene kennengelernt hat, neue Informationen erfahren hat. Aber ne, es muss was passiert sein. Was mich total stört, ist halt beispielsweise, man untersucht was, ist aber auf der falschen Fährte. So, und statt dass der Spieler da jetzt sagt, nee, hier könnte er nichts mehr finden und das in 5 Minuten oder 10 Minuten oder 15 Minuten abgehandelt ist, sich der ganze Spielabend von 8 Stunden darum dreht, dass man sich da quasi im Kreis dreht, dass man irgendwas, was weiß ich, untersucht, irgendeine Umgebung und da nichts findet. Ich hörte, das ist dir schon passiert. Das ist mir so schon zweimal passiert. Und das ist dann halt frustrierend, weil wenn ich jetzt 16 wäre und die 10. Klasse gehen würde, ich hoffe, das passt so halbwegs, dann kann ich von mir 4-mal die Woche spielen oder auch 3-mal die Woche spielen und einmal zum Studienkreis gehen. Werbung auch noch runtergebracht. Wenn man sich nur alle 2 oder 3 Monate trifft, dann ist das halt unheimlich frustrierend, wenn das der einzige Spieleabend für ein Vierteljahr war und du bist 0 Millimeter vorangekommen. Aber 0 Millimeter, da ist nichts von den Sachen passiert, die ich gerade genannt habe. Ich kenne das. Ja. Du kennst das sicherlich auch, genau. Aber du verstehst, warum ich das... Ne? Und genau das Gegenteil, je mehr ich an dem Abend das Gefühl habe, was erreicht zu haben, ne? Das muss ja nicht immer nur auf einer Ebene sein, da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Aber dann bin ich am Spielabend oder danach halt befriedigt. Weitere Spaßquelle ist für mich ergebnisoffenes Spiel. Das kann unter anderem offenes Würfel bedeuten und muss es aber nicht. Wichtig ist mir Ergebnisoffenheit, dass ich halt merke, ich mache etwas und trage damit und es macht einen Unterschied. So möchte ich es mal ausdrücken. Also weitere Spaßquelle dazu noch, lebendige Spielwelt, wenn ich merke, dass, wenn sie sich, genau, wenn die Immersion sozusagen mir eine lebendige Spielwelt vorgaukelt, möchte ich gar nicht sagen. Genau, wobei mir Immersion halt nicht das Einzige ist, was mir wichtig wäre. Ja, was mir auch wichtig ist, ist im Übrigen Herausforderung. Das kann auch zum Beispiel ein Rätsel sein. Ich habe oben schon tolle, spannende Kampf gesagt. Also Herausforderung ist wichtig. Ne? Das muss nicht nur ein Kampf sein. Oder es muss auch eine gewisse Spannung natürlich geben. Also genau, du hast das auch mal neulich angesprochen. Ich habe so ein ähnliches Problem mit den mystischen Klassen bei Pathfinder. Wenn man also bei Pathfinder Kämpfe hat und so merkt, so ja, mir kann eigentlich gar nichts passieren. Das langweilt mich dann auch. Weil dann brauchst du die Kämpfe im Prinzip auch nur auf den Runterwürfeln beschränken, statt dass sie spannend sind, statt dass man sich bemühen muss, irgendwas Kreatives zu tun oder irgendwie noch das zu überleben oder sich halt auch taktisch klug verhalten muss oder sonst was. Man kann auch einfach nur dumm dastehen und Blödsinn machen sozusagen. Das ist denn schade. Ja, das ist ja mir aktuell passiert in meiner oder einer meiner Pathfinder-Runden. Dadurch, dass wir schon relativ früh damit mit Legendenstatus Legendenstufen. Das sind ja einfach schon viel zu overpowered. Also für den Pfad, den wir gerade momentan spielen. Ja. Die haben selber auch keinen Spaß dabei halt. Ne? Das merkt man einfach dann. Die finden es zwar alle total geil, wenn sie da total overpowerte Charaktere spielen. Ja, aber du brauchst halt die Herausforderung. Ja, eben. Also auf dem Papier sieht alles ganz super aus, ne? Von wegen hier, es sind ja die Charaktere jetzt. Aber dann plötzlich im Spiel stellen sie fest, oh Mist, da gibt es gar keine Herausforderung jetzt für die Charaktere. Und das macht sie dann auch dann natürlich im Spielfluss bemerkbar. Sprich, die gucken sich die Räume gar nicht an, da sind Gegner drin. Mhm. Egal, man könnte ja Konversation betreiben. Nach der Motivation fragen, was macht ihr hier, keine Ahnung was. Nein, da wird gleich sofort der erste Zauber abgeschossen. Macht jetzt auch keinen Spaß, jeden danach zu fragen. Das wäre sozusagen das Gegenteil davon. Aber, nee, aber wenn mein Gewissen nicht ganz unrelevant ist, dann macht es schon Sinn. Die vielleicht menschlich sind, zum Beispiel, oder wo man schon rausgekriegt hat, da sind zwei Fraktionen von Monstern, die sich gegenseitig bekämpfen. Ja, also in dem Fall war es eine Fraktion von Menschen, die jetzt auch gar nicht per se böse ist. Ja. Das ist natürlich noch. Sondern halt eine eigene Motivation hat, einfach um da zu sein, das wird gar nicht hinterfragt. Und schon werden die einfach umgemäht, weil es waren halt Gegner. So. Ja. Und das macht wieder mir Spaß. Dungeon Crawl zum Hack und Slay wird, dann macht es auch wieder keinen Spaß mehr. Ja. Kann ich auch so gern stehen lassen. So. Ja, dann habe ich noch aufgeschrieben, was mir gar nicht schmeckt. Sowas wie geschenkte Siegel. Oder erzwungene Niederlagen, Railroading, offensichtliche Willkür. Da kriege ich mir Hitzepickel. Ja, achso, ganz wichtiger Punkt noch. Begeisterungsfähige Spieler und motivierter SL. Ja. Mhm. Gut. Alles unterstreichen. Sehr schön. Dann sind wir mal tatsächlich einer Meinung. Was haben wir falsch gemacht? Ja, keine Ahnung. Müssen wir im nächsten Podcast klären. So. Frage 24. Deine Lieblingshausregel. Ich fange mal an. Ja, bitte. Noch ein bisschen Zeit überlegen. Ich habe auch ganz einfach. Ich habe auch festgestellt, dass ich extrem wenig Hausregeln habe oder mit extrem wenig Hausregeln spiele, weil am besten gefällt es mir tatsächlich, wenn ich bei The Book spiele. Und meistens finde ich eine Regel, die dann die Grundregeln erweitert, besser als eine, die sie überschreibt. Ja, wir haben für Warhammer ein paar Hausregeln, die auch recht ordentlich sortiert sind, habe ich festgestellt. Ja. Wovon wir aber, glaube ich, so gut wie keine benutzen. Also, oder die ganz selten nur eine Rolle spielen, sagen wir es so. Benutzen würden wir die sicherlich, aber das sind halt manchmal Spezialregeln. Gut, kam so nicht vor. Aber gut, haben ist besser als brauchen. Von daher schön, dass sie da stehen. Ja, so manche nützliche Sachen dabei, davon ab. Ja, bei Savage Worlds hatten wir eine neue Erfahrungspunkte-Regelung und eine bisschen andere Benny-Regelung, weil unsere Sessions relativ kurz waren, hatten wir das dann so gemacht. Und der Spielleiter gefühlt damit Probleme hatte, halt Bennys neu zu verteilen. Das vergisst man halt oft, das ist halt auch nicht ganz leicht. Jedenfalls hat er dann darauf geachtet, oder nicht mehr darauf geachtet, wer was Cooles macht, dass er da an Benny verteilt, sondern dann quasi alle Bennys, die er einsetzt, kommen für uns in den Pool, den wir benutzen können. Das hat und, genau, die werden hinterher die übrig gebliebenen zu Erfahrungspunkten. Das heißt, man verballert sie nicht einfach so. Das Problem war aber, oder das bringt aber auch mehrere Probleme mit sich. Unter anderem, dass die Gruppe unterschiedlich, in unterschiedlichem Maße bereit ist, die zu verballern. Was dann manchmal sehr anstrengend war, weil ich schon ganz gerne mal einen Erfahrungspunkt ab und an kriege. Ja. Ja, also während andere so, oh, ich habe beim Zeichnen eines Bildes nur eine 17, ich versuche das zu überbieten. Alter. Naja, gut, war jetzt etwas übertrieben, aber die Problematik ist klar geworden. Nee, also, mir ist als beste Hausregel dazugekommen, nämlich auch von Dungeons Lairs die Multiclass-Regeln in der Slay Nummer 2. Die sind eigentlich ganz toll. Ich habe damit auch schon mal einen Charakter gebaut. Nämlich einen Paladin. Ich auch einen Baden. Einen Baden? Ja, aber nicht mit den Multiclass-Regeln. Achso, nee, das war eine alternative Charakterklasse. Das war eine alternative Charakterklasse, genau. Ja, also der Paladin, der hatte echt Spaß gemacht, habe ich im Online-Rollenspiel benutzt. Ja. Hausregeln irgendwas gefunden, oder? Ja. Also in meiner Pathfinder-Runde verwenden wir ja auch Hausregeln. Zum Beispiel, dass wenn man auf eine Legendenstufe verzichten möchte, bei der Charaktererschaffung, beim Stufenaufstieg, ja. Darf man sich alternativ also anstelle der Legendenstufe 4 Wesenszüge aussuchen. Macht aber keinen Sinn. Ja. Weil, ich wollte gerade fragen. Hä? Wesenszüge wiegen das überhaupt nicht auf. Ja. Ja, aber also das lieber halt als Alternative. Ja, ich hoffe, das ist nicht deine Lieblingshausregel. Nein, ich habe keine Lieblingshausregel. Gut. Das ist ja der Knackpunkt einer ganzen Sache. Also es ist, also auch da bin ich eher bei The Book. Es sei denn, selbst ich kann nachvollziehen, dass die Hausregel tatsächlich eine sinnvolle Erweiterung, Schrägstrich Ergänzung ist. Ansonsten macht es ja überhaupt keinen Sinn. Da habe ich bei DSA mit Hausregeln gespielt. Nee, es waren eh zu viele Regeln, da braucht man nicht auch noch Hausregeln wahrscheinlich. Nicht, dass ich wüsste. Also selbst wenn, dann hätte ich es übersehen. Ja. Weil ich habe mich ja jetzt mit den DSA-Regeln seit 20 Jahren nicht mehr beschäftigt. Alles klar. Ihr habt auch DSA 3 statt 4 gespielt? Oder? Nee, wir haben 4 gespielt. Ah, okay. Gut, Tag 25. Etwas schwierige Formulierung. Ich habe es übersetzt mit deine Lieblingsmechanik und zugleich revolutionäre Mechanik. Also quasi deine revolutionärste Lieblingsmechanik oder so. Your favorite revolution mechanic, glaube ich, im Original. Ja, also. Mein Lieblingsmechanik, ja. Ja. Also es geht um Rollenspielmechaniken. Okay. Man ahnt es nicht bei einer Rollenspielumfrage. Hätte ich gedacht. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich fange mal, glaube ich, nochmal an. Ich habe nämlich tatsächlich das Kampfmanöver erwählt. Und zwar dann das freie Kampfmanöver. Das war eine tolle Idee, die ich bei Pathfinder kennengelernt habe. Und zwar, weiß nicht, das war irgendwie eine Kneipenszene und irgendein Charakter wollte was machen, was man so erstmal so, wie macht man das jetzt? Das ist dann im Pathfinder nicht ganz einfach geworden. Man macht nämlich jetzt einfach einen, oder man kann es so anwenden, dass man dann einen Kampfmanöverwurf macht und dadurch regelt, was dann passiert. Ja. Und dadurch kriegt man halt auch Sachen hin, die, sag ich mal, von der Beschreibung etwas komplexer sind oder etwas ungewöhnlicher sind. Also bei der Tavernenschlägerei, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war, irgendwie wem ein Glas überziehen, ein Aquarium, wo ein Getränk drin war oder ich habe es nicht mehr ganz genau. Ich war da auch nur Mitspieler und ich war auch noch der Magier, der Schlägerei entkommen ist, indem er sich unsichtbar gemacht hat. Weil er sich ein Verkleidungsraum über sich geworfen hat. Naja, also habe ich nicht immer ganz im Sinn, aber das fand ich, ist halt eine coole Mechanik. Die ist natürlich bei Pathfinder immer mehr gedrängt worden in der Ecke, dass da immer mehr definiert wurde. Aber ich finde sie trotzdem von der Idee her noch sehr cool. Und es gibt halt andere Systeme, wie zum Beispiel DCC, die das halt im erwähnten Mighty Deeds of Arms aufgegriffen haben. In der Beta-Version von DCC war das ja noch auch noch sehr frei. Da konnte man auch sehr viel mitmachen. Die haben das auch so ein bisschen mechanisiert, sage ich mal, dass man halt eine bestimmte Anzahl an Schaden damit machen kann. Ja. Und nicht unendlich viel sozusagen. Aber ja, also, dass das halt ein sinnvolles Ausmaß hat. Aber das ist trotzdem eine coole Mechanik, die aber eben nur Kriegern und Zwergen zur Verfügung steht. Ähnlich schick macht es, finde ich, Dragon Age. Finde ich auch faszinierend. Da ist das Problem, aber auch, also sagen wir so, es ist ein Bug, aber auch ein Feature, dass man das Manöver nur machen kann in dem Moment, wo man halt ein Pasch würfelt mit 3W6. Das passiert ungefähr zu einem Drittel aller Fälle und dazu muss es dann noch gelingen. Also etwa ein Drittel meiner gelungenen Proben ist halt so ein, wo ich ein Manöver machen kann, und der sogenannte Dragon Die bestimmt, also der dritte W6, der besonders aussieht, bestimmt, wie viele Punkte ich dafür zur Verfügung habe, und je nach Stun-Punkten kann ich dann Sachen machen, wie zum Beispiel, was weiß ich, für 2 Punkte durchbohr ich die Rüstung, für 4 Punkte wird ein zweiter Gegner getroffen. Oder für 1 Punkt kann ich den um 1 ja. verschieben und in eine Flucht fallen und nicht mehr rauskommen. Das hat man ja neulich. Genau. Ja, der Nachteil ist halt hier, ich kann halt das Manöver nicht ansagen, wann ich es machen will, sondern ich muss halt abwarten, wann es kommt. Das hat aber wiederum auch einen Vorteil, nämlich wenn ein Manöver potenziell besser ist als das, was ich sozusagen normalerweise machen würde, dann würde ich ja eigentlich ständig Manöver ansagen. So erspare ich mir das und gucke, jetzt habe ich die Möglichkeit, eins zu machen, jetzt kann ich sagen, das und das möchte ich machen, jetzt kommt mein Manöver durch. Das ist eigentlich auch nicht schlecht mechanisch gelöst. Ja, ja, und dann noch, also ich mag die Mechanik. Bei Destiny Beginners gibt es halt die große Gabe, eine ebenfalls recht freie Mechanik, bei der man über die Verknüpfung seines Attributes, also alles, was mit diesem einen Attribut, wo man die große Gabe haben will, zu tun hat. Was damit zu tun hat, kann man als eine große Gabe ausführen. Das kann jetzt beim Dieb Geschick sein. Kann ich halt Boni draufnehmen, wenn ich eine Truhe öffne, aber auch wenn ich jemand Sand ins Gesicht schleudere. Ja, und ich hatte da halt so einen Ork-Barbaren gespielt und habe damit halt immer irgendwelche fiesen Kampfmanöver gemacht. Also was weiß ich, dann traten mir irgendwie so ein, die hatten einen Ork-Stamm, die hatten ihren Häuptling verloren und wir wollten da halt ein bisschen rumruhen, sage ich mal. Dann trat mir da halt einer von den Kriegern entgegen und hat irgendwas gesagt. Ich habe dann halt erstmal so ein Headbutt, genau, ins Gesicht, die Nase gebrochen. Das hat meine große Grabe genutzt. Oder halt irgendwelchen Skeletten, denen wir später in der Höhle begegnen sind, halt nicht normal bekämpft, sondern immer die Schädel gegriffen, so an die Wand geknallt. Da hast du halt da wirklich auch Spaß dran, das mal halt zu beschreiben. Ja. Und das ist halt ganz cool gewesen. Das hat sich dann auch sehr Sword and Sorcery-mäßig angefühlt. Das war echt cool. Ja, gibt's natürlich auch noch für alle möglichen anderen Systeme. Und dann gab es ja noch die große Kampfmanöver-Diskussion im Greifenlauf-Forum, wo Steff ja auch die DSA-Kampfmanöver angeführt hat. Die sind für mich sehr schwierig, weil die haben, also wenn ich das Manöver besitze auf meinem Charakterbogen, dann haben die immer -4 darauf, was sie schon mal eher unattraktiv macht anzuwenden. Und wenn ich sie nicht kann, haben sie sogar -8. Also da finde ich die Lösung von Pathfinder doch deutlich leichter. Ja. Also ich hatte auf meinem Charakterbogen 20, nee, 20 nicht, aber schon eine ganze Menge Manöver drauf, die mit Erfahrungspunkten bezahlt wurden. Aber ich konnte eigentlich keins sinnvoll verwenden, weil meine Kampfwerte so schlecht waren und dadurch die Wahrscheinlichkeit noch tiefer gesunken wären. Und dann haben wir festgestellt, was ist denn, wenn ich jemanden zurückschubsen will? Das ist eigentlich bei DSA hier. Es gibt da eine Passage für, aber keine genaue Regelung. Da steht drin, machen Sie eine Eigenschafts- oder eine Talentprobe. Ja, das sind 2 völlig verschiedene Sachen bei DSA, auch mit völlig unterschiedlichen Resultaten in der Wahrscheinlichkeit. Und da steht aber auch nicht, ja, und der Gegner kriegt, machen Sie eine vergleichende Probe, oder da steht eigentlich nichts hinter, wie man das ausführen muss. Und naja, das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe. Ja. Jetzt darfst du mit deiner Lieblings- und revolutionären Mechanik ja. vorbeikommen. schlage ich eigentlich in die ähnliche Kerbe, was mir damals bei Siebte See gefallen hat. Ich glaube, Exalted verwendet dasselbe System dahingehend, dass du ja sagen kannst, ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad auf einen Wurf statt auf 5 auf 15. Aber wenn ich dafür den Wurf schaffe, dann mache ich irgendwas Spektakuläres. Und das Ergebnis potenziert sich halt mit dem, was ich halt machen wollte. Ja. Und beispielsweise hatten wir, das war siebte Seerunde, wolltest du ja, glaube ich, den Gegner mit einem Teebeutel niederstrecken. Der war heiß. Meine Vorstellung war, dass der Teebeutel heiß war, ich den ins Auge haue und er dadurch geschädigt wird. Das hat, das fand ich eigentlich großartig. Also das... diese Regelung hat echt sehr viel Spaß gemacht. Also in dem Moment auch überhaupt gar keinen. Den Kampf hast du ja angeleiert mit den Worten: Hey da, ihr Landratten in einer Seefahrerkneipe. Ich hatte so keinen Bock auf diesen Kampf und Zeit damit zu verschwenden, dass ich damit auch meinen Protest ausgedrückt habe. Auf Gentleman-Art, den ich auch gespielt habe. Ja. Also ich habe sowohl mein Ingame als auch meinen Outgame-Protest kundgetan. Weil da ist nicht genau das passiert, was ich vorhin angemerkt habe, da haben wir nämlich auch so. Ja, plötzlich war Handlung da, aber die hat nichts zum Abenteuer beigetragen. Also ja, du bist ein schönes Spieler. Ja. Beweisführung abgeht. Das ist ja nicht geschultes Settings, das war meine Schuld. Ja. Oder das ist Regelwerk. Ja, trotzdem hast du unten in der Küche, der gar nichts mitgekriegt hat eigentlich von der Sache, das wird sich laut angefangen zu lachen. Du bist dann noch gekommen und hast... Die Worte, die eingehenden Worte waren ja auch gut. Die finde ich auch nur bis heute super. Also prinzipiell, wenn ich jetzt Seefahrerkneipen betrete, weiß ich, wie ich sie betrete. Also da kommt man nicht mehr drum rum. Also die Mechanik finde ich eigentlich ziemlich super, dass man halt selbst definieren kann, wie weit reizt sich das jetzt aus, um das Ergebnis zu potenzieren. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt anstatt den Standardschwierigkeitsgrad 10 vielleicht, nehme ich 20, weil ich noch den nächsten Gegner auch gleich mitköpfen will. Ja. Und dann obliegt es im Prinzip meiner Beschreibungsweise, ob der Spieler dann damit einverstanden ist, was ich sage. Aber je höher, also wenn ich den Wurf tatsächlich schaffe, dann ist es auch wahrscheinlich, dass ich das auch so durchführe, wie ich das halt beschrieben habe. Und es gibt ja dann nicht nur mehr Erfahrungspunkte da zum Schluss, die verteilt werden, sondern auch, was ich, hört sich der Schadenswert nochmal um Faktor X oder wie auch immer. Es gibt ja noch eine coole Mechanik, ich glaube, Wushu heißt das Rollenspiel dazu, ist so Eastern Action. Und da ist, je cooler du es beschreibst, auch wenn es dadurch komplizierter wird, wird der Wurf umso leichter. Ah ja, okay. Das finde ich auch eine sehr coole Sache. Genau. Also für sowas. Gut, Tag 26, deine Lieblingsinspiration fürs Rollenspiel. Oder wo zieht man Inspiration fürs Rollenspiel her? Also, ich habe mir gedacht, Slayvention. Nach der letzten Slayvention war ich so hochmotiviert und übermotiviert, aber auch inspiriert zu diversen Sachen. Und das hat sich dieses Jahr, das habe ich vorher geschrieben, hat sich auch dieses Jahr wieder bewahrheitet. Ich habe so ein Wust an coolen Ideen im Hinterkopf und Lust drauf, die umzusetzen. Also das würde ich schon als meine Lieblingsinspiration sozusagen gelten lassen. Ja, klar. Wenn man jetzt wohl eher nach Medien gefragt ist, denke ich mal. Okay. Ja, also ich denke mal, klar, wenn man mit anderen Leuten spielt oder mit Leuten, die man nicht kennt und gerade so Conventions, dann sieht man ja auch mal, wie spielen die denn. Ich denke, da kann man sich auch natürlich Inspiration herholen. Ich persönlich bin ja nicht so der Kontengänger. In der Tat aus Hörspiel. Ja, gut. Aus Hörspielen. Einfach weil ich mir dann auch so Sachen annehme, wie Leute sprechen zum Beispiel. Ja, stimmt. Das. Oder halt auch aus Computer-Rollenspielen demnach. Was sich da auch einiges wiederholt, was man ja auch in den Pen and Paper-Rollenspielen wiederfindet. Auch Situationen ja auch. Worauf man sich dann einstellen kann. Also ich bin ja, wie gesagt, ein Schönspieler. Das heißt, ich präsentiere ja dann auch gerne mal meinen Charakter. Eben mit Sprache, mit vielleicht Dialekt, wenn er denn einen hat. Ja, gut. Ja, Dialekt mache ich auch gerne. Ja, Russisch zum Beispiel. Ja, ja, also daher beziehe ich dann eigentlich hauptsächlich so meine. Hier haben wir ja hier. Baldur's Gate, ja. Baldur's Gate 2, genau. Okay. Gut, Tag 27. Welche zwei Spiele würdest du am liebsten zu einem vermengen? Also, da fiel mir die Antwort auch schwer. Ich habe mal ein paar Vorschläge gemacht. Da bin ich zum Beispiel Dungeon Crawl Classics und Old Slayhand. Dann hätten wir die Cowboy Crawl Classics. Also, das ist ja eigentlich Shadow of Brimstone, von daher ja, braucht man ja auch nicht nochmal. Zweiter Vorschlag wäre Capes, Coles und Villain Fools zusammen mit Lamentation, mit dem Hintergrund von Lamentation of the Flame Princess, okay, dass man so eine Art Viet Marvel 1602 hat. Das waren so meine Ideen. Ich weiß nicht, ob du spontan noch eine hast. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Earthbound mit Shadowrun, aber das gab's schon. Das finde ich eine der furchtbarsten Sachen, die es generell gab, aber so unterscheiden sich Geschmäcker. Ja, ich hätte jetzt, ja, wenn ich es jetzt vom Setting betrachte, hätte ich jetzt gesagt, Du darfst auch Setting mit Rollenspielsystem kombinieren, macht ja auch Sinn durchaus. Ja, aber da gibt es mittlerweile ja auch schon. Also ich bin auch ein großer Fan von Firefly zum Beispiel. Ja. Und hätte das mit Dungeon Slayers gekreuzt, aber huch, es gibt ja Star Slayers mittlerweile. Ja. Das ist noch eine ganz interessante Sache. Es gibt noch hier, heißt das Dark Rose? Dark Prophet? Dark Rose? Das ist quasi die englischen Rosenkriege, quasi die Vorlage für Game of Thrones oder eine der Vorlagen für Game of Thrones, quasi auch als Rollenspiel. Ja. Gibt es auch was Nettes. Hat der Pandit gemacht. Sieht auch Dark Albion an, ne? Dark Albion? Ich weiß nicht mehr ganz, wie es heißt. Muss nochmal nachgucken. Ja, könnte auch eine interessante Mischung sein, denke ich. Ja, wie gesagt, ansonsten fühlt mir da jetzt tatsächlich so ein bisschen die Fantasie, mir das vorzustellen, wie es dann ablaufen könnte bei einigen Sachen. So, und jetzt muss wieder aus der Pistole geschossen kommen, sonst muss ich da die Aufnahmen ausschalten. Kraftklaue-Podcast. Ja, fast. Ja, ich glaube. Tag 29, Lieblingsrollenspiel-Website oder Blog? Kraftklaue.de. Kraftklaue.de erreicht über meine alte Seite. Kraftklaue.wordpress.com. Ja, ich kann das nur sagen, ich habe er hat ja irgendwann mal Flyer gemacht, da habe ich .de drauf geschrieben, ist drauf gekommen. Das ist ja .com, so ein Mist. Ja. Ja. Nee, ernsthaft, hast du da noch irgendwie was, wo öfter dich mal umschaust? Überhaupt nicht. Also ich entziehe mich ja komplett diesen Diskussionen. Das heißt, ich bewege mich weder im Kanalorn noch in sonstigen Foren. Ja, kann ich so nachvollziehen. Also ich habe unter anderem nochmal aufgeschrieben Rorschach-Hamster. Der macht immer extrem gute, sehr oldschoolige Sachen, also viel Material. Habe auch ein paar Sachen nochmal verlinkt, wie die Wildnistabellen von ihm oder das an den Adelshaus-Generator kann man toll benutzen. Weiterhin hat Erwähnung gefunden Nürz gegen Stefan. Ein Jungrollenspieler, spielt erst seit jetzt etwas über einem Jahr. Und der brennt da ja in seinem Blog ein echtes Feuerwerk ab. Ja, du zitierst ihn relativ häufig im Forum auch. Ja, genau. Ich verlinke zum Beispiel Interviews von ihm. Also das macht er wirklich gut. Und vor allen Dingen, also ich bin ja durchaus gut in der Szene vernetzt, würde ich jetzt mal zumindest behaupten. Ja, überstreiche ich mal. Danke. Aber der findet wirklich auch noch ganz viele Indie-Autoren, von denen ich noch nie gehört habe, wo kein System von einem Tannenlorn bei den Blutschwellen und sonst wo steht, sondern... Ja gut, er ist so in diesem, für mich ist das die schwarze Zone, also quasi, wie heißt das bei Star Wars, noch hinterm Outer Rim, da wo sich quasi immer die Leute zurückziehen, bis sie dann als Sith wieder zurückkommen. Ja, achso, ja. Also jedenfalls, Facebook heißt das, glaube ich. Ich glaube, da treibt er die immer auf, aber jedenfalls ganz erstaunlich, war heute wieder ein Interview online, finde ich ganz toll, also sehr interessant. Und Mondbuchstaben lese ich auch noch ziemlich gerne. Der hat sich jetzt nicht ganz unerfreulicherweise dem Media Monday angeschlossen. Das lese ich wirklich gerne. Hat früher mit Rollenspielen gehandelt, hat Astropia realisiert, ist großer M20-Fan, hat das ja auch auf Deutsch rausgebracht. Also viele coole Sachen schon gemacht. Ja. Und der hat auch einfach Ahnung von dem, was er schreibt. Das ist bei vielen anderen manchmal auch so, aber also ich lese das einfach gerne. Ja, und was man auch noch auf jeden Fall nennen muss, ist noch RSP-Blogs, weil das quasi der Blog-Aggregator erst der Zugang zu der Welt an unterschiedlichen Blogs und Meinungen und zu einer ganz großen Vielfalt ist und wo man immer tolle Sachen findet, wo ich dann, wenn ich mal nichts zu lesen habe, einfach mal einschalte, durchgucke, was da an Blogartikeln steht, die Überschriften durchlesen, weil mich was interessiert, halt aufrufe und lese. Und zu guter Letzt, dann soll es auch hinreichen, die Dungeon Slayers Community, denn das DS-Forum ist eines der produktivsten und positivsten Forum, das ich kenne. Ja, das muss ich auch sagen, auch wenn ich mich mit der Thematik eher weniger beschäftige, aber ja. Das ist wirklich gut. Also wenn man was machen will, insbesondere Klammer auf für Dungeon Slayers und Feedback braucht, das ist immer sehr positiv. Ja, es war ja wirklich auch sehr... Also nicht das Feedback ist positiv, sondern es gibt Reaktionen, will ich damit sagen. Genau. Klar kritisiert man da auch, aber immer auf eine freundliche Art und Weise. Richtig. Und auch auf einem hohen Niveau. Also ist auch so, dass die wirklich auch konstruktiv das ja auch. Genau. Und auch Neulingen, ne, die stellen dann zum dritten Mal dieselbe Frage oder irgendwelche Fragen, die einem quasi schon ins Blut übergegangen sind oder in die DNA. Und trotzdem hilft man denen freundlich weiter und nicht Google hier Adresse. Das ist auch ein Punkt, den ich festgestellt habe beim in einem einschlägigen Hörspielforum. Ja. Da gibt es ja eins, an dem sich Leute beteiligen können, und wenn sie selber Hörspiele machen möchten. Ja. Darf sie ja doch schon jetzt werden, ja, also hörtalk.de. Da ist mir aufgefallen, jetzt so im Laufe der Jahre, also da bin ich ja auch nicht mehr wirklich aktiv, aber eigentlich also es ist schon ein Grund, weil es gibt immer mal wieder Fragen, welches Mikro soll ich denn benutzen, könnt ihr mir Tipps geben für eine eigene Sprecherkabine, was soll ich denn benutzen und so weiter und so fort. Da gibt es im Prinzip ja schon einen Thread zu, der aber irgendwie 4.893 Trilliarden Seiten hat. Mhm. Ist natürlich klar, dass sich da keiner mehr wirklich durchklicken will, logischerweise. Und stattdessen fragt. Genau. Dann wahrscheinlich eine blöde Antwort bekommt. Ja, also jetzt kann man die Antwort, liest du den Thread durch. Ja. Zum Beispiel. Das ist auch relativ höflich, aber. Und das ist noch höflich, genau. Also es gibt natürlich immer Leute, die halt dann immer noch drauf antworten, aber der Kanon ist dann tatsächlich, ja, liest du doch durch oder na, ich habe dir mal ausgesucht hier auf Seite so und so, hättest du aber selber machen können. Das ist die Problematik, wenn du neulich bist. Ich habe zwar in einem Geocaching-Forum erlebt, ne, da habe ich auch irgendwie geschrieben, also als ich Newbie, bla bla bla, das war auch sehr anstrengend zu lesen, was dabei rumkam. Oder es kam sehr wenig bei rum, sagen wir es so. Und ja. Auf der anderen Seite, wo ich was sehr positiv war, war mein Autoforum. Fragt man nicht, warum Autoforum, ja, aber ich hatte einen Kia, aber keine Betriebsanleitung, und da musste ich doch mal so zwei, drei Sachen wissen, die da einfach, das wurde zum Beispiel relativ positiv aufgenommen. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es auch nicht alltäglich, dass irgendwelche. Da haben sich die Leute gefragt, endlich mal ein Kia-Fahrer. Es war ein Kia-Forum, ja. Also ein Forum nur von Kia-Fahrern. Oder Leuten, die behaupten, von sich in Kia zu fahren. Das tun aber auch Leute, die in Kia fahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei die Ausstattung überraschend gut war. Sogar der Dieselfilter funktioniert hat. Ohne Chip. Oder nein, ich habe nur Benziner gefahren. Auch wenn ich einen VW Passat mittlerweile fahre. Ohne Diesel. Ich hätte auch sagen können, ohne diese Filter, dann hätte man nicht gewusst, ob ich Diesel oder Benzin fahre. Okay, aber soweit zu den tagesaktuellen Anspielungen. Gut, Frage 30, sind wir auch fast am Ende. Dein Lieblingspromi, der Rollenspiele zockt. Ja, das sind wir uns sehr einig, haben wir vorhin schon festgestellt. Will Wheaton. Will Wheaton. Ja, genau. Ach halt, Vin Diesel gibt es ja auch noch. Ja, es gibt ganz viele. Aktuell, aber es gibt ganz viele. Vin Diesel hat unter anderem das Vorwort zu, ich glaube, 30 Jahre D&D geschrieben. Aber Will Wheaton hat natürlich, ist nicht nur quasi ein Promi. Also auf einen Seite ist natürlich im amerikanischen Raum sicherlich kein A-Promi, sondern, sage ich mal, ein C-Promi. Aber ich denke mal, er ist schon mehr Promi als sämtliche Leute, die bei Big Brother waren. Ja. Und was man ja anerkennen muss, er hat der Szene schon unheimlich viel zurückgegeben, und ja, das ist halt das Tolle. Ja, also sind wir uns tatsächlich mal einig. Und die Lieblings-Nicht-Rollenspiel-Sache, welche vom Rollenspiel kommt? Ja. Ich habe da super lange überlegt und mich total gefreut, dass ich was super Geniales gefunden habe. Und dann, komm es Mitternacht, hat immer Edi als erstes gepostet, postet er genau dasselbe. Und ich hatte es noch nicht gepostet. Da war ich doch etwas deprimiert. Aber jetzt, besser. Aber du darfst zuerst, damit ich meinen Triumph auskosten kann. Ja, meinst du natürlich jetzt ganz klar die Computer-Rollenspiel-Videospiele? Ja. Computer-Rollenspiele, so das Videospiel kann ich mir streichen. Genau, ohne Rollenspieler sehe ich kein Computer-Rollenspiel gegeben. Ja. Oder vielleicht doch, aber welcher Form? Das ist mir aber tatsächlich erst bei dem Interview mit Christian Kennig aufgefallen. Als ich ihm gesagt habe, als wir ja kurz das Smalltalk mal hatten und ich ihm gesagt habe, ja, es gab ja mal eine Phase bei mir, wo ich Rollenspiele gar nicht angefasst habe. Ja, das waren Pen-and-Paper-Rollenspiele, aber ich habe trotzdem Rollenspiele immer noch konsumiert, halt in Form von Computer-Rollenspielen. Ja. Also letzten Endes hat mich das Thema trotzdem nicht losgelassen. Hat er gesagt oder hast du gesagt? Hab ich gesagt. Das war, ich war zwar dabei, aber so ganz konnte ich es jetzt auch nicht mehr zuordnen. Ja, er selber hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was ihn da schon alles an Zeit gekostet hat. Aber von daher ist das dahingehend immer noch mein liebstes Hobby abseits. Ja. So, jetzt fühlst du dich gleich mit deiner Antwort in den Boden getreten. Ja, wahrscheinlich. Freundschaften! Tada! Da kann ich ja gar nichts anfangen. Achso. Nee, aber wenn man mal überlegt, also was Rollenspiel eigentlich an sozialen Kontakten befördert und befeuert. Also ich habe ja vorhin sowohl das Rollenspiel in der Schule als auch im Studium erwähnt. Also allein zu meinen Schulzeiten war es so, dass dann sich immer quasi ab Klasse 8 war das ungefähr, also frisch Gymnasium, wir den klassenübergreifend halt quasi immer die Rollenspieler auf einer Klassenfahrt haben wir uns zusammengefunden im Harz und seitdem hingen wir immer so als Clique aneinander. Ich hatte zwar immer noch auch die Clique in meiner Klasse sozusagen mit den ganzen Metallern, aber halt die Rollenspieler klassenübergreifend, die coolsten, konnten immer die Würfel schwingen nachmittags. Ja, das war wirklich, also weil das so, ne, das war quasi, ne, kommst uns erst irgendwann in die 11., 12. Klasse, da ist das dann langsam jahrgangsübergreifend. Bei uns war das schon ab Klasse 8 so, weil wir da halt uns per Rollenspiel mal austauschen konnten. Und beim Studium nicht unähnlich, dass ich da doch sehr gute Freunde gefunden habe, die ich sonst wohl nicht gar nicht kennengelernt hätte, sage ich mal. Ne? Ja, also die haben was völlig anderes studiert. Also ich habe die nur über das Rollenspiel kennengelernt und dann viel Zeit mit denen verbracht oder mache ich immer noch. Oder im Prinzip meine ganze Connection nach Wolfsburg beruht ja darauf, sage ich mal. Ja. Ja, stimmt. Deswegen, das fand ich eigentlich eine schöne Sache, aber haben auch andere so gesehen. Ist auch andere draufgekommen. Verflucht. Ja, kannst mal sehen, wie viel ich Wert drauflege, wenn ich sage, kommt da auch nicht viel. Nein, also die meisten denken natürlich an Produkte und Sachen, aber ja. Das fand ich halt ein bisschen so abgegriffen. Ja, ein Computer-Rollenspiel habe ich ehrlich gar nicht gedacht, obwohl natürlich diese Rollenspielmechanik auch zum Beispiel in Brettspielen unheimlich Einzug gehalten hat und da coole Brettspiele bei entstanden sind. Damit meine ich jetzt gar nicht sowas wie HeroQuest oder Shadow of Brimstone, die ohne Frage cool sind, sondern allein halt dieses, dass ein Charakter unterschiedliche Werte hat und sich Charaktere unterscheiden. Das ist ja auch schon im Prinzip Teil einer Rollenspielmechanik. Und das macht viele gute Sachen bei Spielen aus. Das stimmt, ja. Und das ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel noch Battlestar Galactica, ganz fantastisches Spiel. Da hast du ja auch zum Beispiel das quasi wie ein Talentsystem von Rollenspielen drin. Das ist auch großartig. Richtig. Gut, ich wollte noch ganz kurz Dungeons & News zusammenfassen. Das haben wir auch gar nicht gemacht bei der letzten Episode. Das. Nicht? Nee. Nämlich, was hat Christian Kennig denn eigentlich an News angekündigt? Doch, haben wir. Ja, doch haben wir. In der letzten Episode. Habe ich schon über Thomas Rummel gelästert, echt? Ja, ach so. Oh gut, du musst das ja nicht nochmal machen. Ich war live dabei, ich kann mich noch erinnern. Ja, hätte auch die komplette Rückfahrt füllen können. Nein, da bin ich aber echt gespannt drauf, was da mal rauskommt. Ja, da können wir, glaube ich, alle drauf gespannt sein. Ja, also Christian Kennig ist ja sehr überzeugt davon, also von daher Ich habe die ganze Zeit auch seitdem überlegt, ich hätte mal einen im Rahmen der Greifenklaue, der mir von FanPro aus DSA-Rezension angeboten hat. Klammer auf, was schon damals nicht ganz unkritisch war. Aber das gestern hat er so kurz erzählt, so, ja, und wir würden hier die Rezension ja vorfertigen, so. Bitte was? Prima. Ich meine nämlich, aber gut. Ich würde es ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, also, welcher DSA-Redakteur das gibt, aber so viele gab es da nicht. Naja. Ja, wie gesagt, das wird sich sagen. Also, es ist ja schon mal interessant, immerhin, dass sich ja auch ein DSA-Redakteur damit auseinandersetzt, mit der Mechanik Dungeon Slayers. Da bin ich echt gespannt. Ja. Also da sieht man auch mal, was das halt auch dann für Kreise zieht. Ne? Also es ist klar, bleibt ja auch dem Rest der Rollenspielbranche nicht verborgen, was für ein Erfolg oder was für ein Schweif Dungeon Slayers ja hinter sich herzieht. Ne? Ja. Ja. Ja gut, in dem Fall würde ich doch eher darauf tippen, Splittermond Verlag, Urwerk Verlag, die auch Splittermond machen, plus Dungeon Slayers plus Thomas Römer, Klammer auf Splittermond, auch Klammer zu, Schüttel, Ausrufezeichen. Ja, logisch. Aber hätte sich Dungeon Slayers jetzt so nicht entwickelt, also hätten sie jetzt noch fünf Regelwerke abgesetzt, dann hätte auch sich Thomas Römer dafür gar nicht interessiert. Ja, also von daher ist das schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was der macht, aber ich glaube auch nicht, dass der Geld mit Rollenspielen verdient, sondern der wird auch. Nee, es geht ja gar nicht ums Geld, es geht ja um die Reputation, die jetzt so Dungeon Slayers erarbeitet hat. Klar, ist auch anzuerkennen, aber man weiß nicht, warum er es macht, aber ich denke, ja, wenn, hast du da durchaus recht, dass er eher für die Reputation, weiß ich auch nicht. Aber auch nicht fürs Geld. Ich hoffe, wahrscheinlich möchte er auch mal. Ich hoffe, er hat einfach diese Mechanik gesehen von Attacke und Parade und wie genial das eigentlich wäre, wenn DSA schon seit DSA 1 so wäre und einfach gedacht, Alter, genial. Ja. Die können aber. Was? Können das aber nicht mehr durchziehen. Ja, so könnte man mal ein Werbevideo drehen. Was? Geil. Geil. Genau so. Kann ich mir gut vorstellen, wer da vorsitzt. Und daraufhin das macht, was du bzw. deine Mutter mit DSA gemacht haben. Du darfst nochmal erwähnen. Ja, DSA 2 in dem Fall. Ins Altpapier schmeißen. Aber immer gut, dass es nicht verbrannt hat. Das muss man ja an der Stelle auch nochmal hervorheben. Ist ja mit dem Altpapier zum Opfer gefallen. Die Luftverpestung in Helmstedt wäre so groß gewesen, dass. Ja, gut. Man kann sich vorstellen, wie die Dungeon Slayers, die Fahrzeug Slayer Mensch schon ausgesehen hat. Gut, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Adios. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.